Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Und Steffi, super. Wie auch vor 2 Wochen schon, bitte dran denken, das Ding hochzuladen und dem extra Tobi Bescheid zu sagen. Das macht die Claudia, oder? Ja, nur vor 14 Tagen habe ich das nicht gemacht, weil ich nicht da war. Ja, okay. Klar. Ich wollte nur sicher gehen. Dann, wir haben den 17.10. 20.35 Uhr und fangen wie immer pünktlich die Landesvorstandssitzung an. Versammlungsleiter bin ich, der Jens. Protokoll macht die Claudia. Anwesende Vorstandsmitglieder sind Jens Ballerstedt, die Frau Maja, der Paki, die Sasa und die Steffi. Entschuldigt fehlen der Christian, der sich vorhin abgemeldet hat, und der Daniel, der später kommt. Von den anderen wissen wir noch nicht. Ich nehme an, ihr habt das Protokoll vom letzten Mal gesehen. Mhm. Dementsprechend frage ich jetzt kurz ab. Ich fange von unten an. Steffi. Ja, dafür. Sasa. Dafür. Paki. Ja, dafür. Die Frau Maja. Jo. Und ich segne das auch ab. Damit ist das Protokoll vom letzten Mal angenommen. Mit 5 Vorstandsmitgliedern sind wir beschlussfähig. Wir kommen zu den Berichten. Da Paki noch nichts eingetragen hat und Steffi noch dabei ist, kann ich gerne anfangen, wenn ihr möchtet. Ich bin auch noch dabei. Kommt gleich. Fange ich gerne an. 2 Wochen ist immer so doof, wenn man das nicht die ganze Zeit mitschreibt. Zum einen war letzte Woche ein Verknüpfungstreffen mit dem PolGEF-Team aus dem Bund, wo auch die politischen Geschäftsführer aus diversen Landesverbänden dabei waren, wo wir uns besprochen haben, wo gesagt worden ist, wer welche Pläne hat in nächster Zeit, was passieren soll. Katar hat ein bisschen erzählt, was ihre Pläne für die nächste Zeit sind, noch bis zur Bundesvorstandswahl. Und 1 bis 2 Projekte vorgestellt, an denen sie gerade ist. Wir haben Brainstorming gemacht, was man für Events machen kann, wie Filmvorführungen und so weiter. Haben ein bisschen über den Regionalwahlkampf gesprochen, wie da die Kandidaten unterstützt werden können, wie da der Stand in den unterschiedlichen Ländern ist und so weiter. Dann habe ich Strukturarbeit und noch mehr Strukturarbeit gemacht. Der Schreibreformer und ich haben uns Gedanken gemacht darüber, wie die Struktur zurzeit aussieht. Wir sind immer noch dabei, die Aktivität/Inaktivität der Organisationseinheiten im Landesverband festzustellen nach dem Beschluss und sind damit noch nicht durch. Was auch, glaube ich, besser ist, wenn wir damit noch nicht durch sind und das verkünden. Kleiner Hinweis an die Arbeitskreise, bitte denkt doch daran, euren Quartalsbericht auch jetzt noch abzuschicken. Sonst müssten wir nämlich davon ausgehen, dass ihr inaktiv seid. Und das ist ja doof. Also schickt bitte euren Quartalsbericht als Ticket an den Vorstand. Ich sammle die gerade alle zurzeit und die werden dann auch gesammelt von mir veröffentlicht. Dann gab es schon Vorbereitungsgespräch für den LPT. Ich habe in 2, 3 parteiinternen Streitfällen Vermittlungsarbeit entweder erfolgreich abgeschlossen oder angefangen. Ich habe ein bisschen geholfen mit der Klärung. Jetzt war ich gerade verwirrt, weil da was in meinen Tätigkeitsbericht reinkommt. Bei der Klärung einiger Mitglieder Stati. Es gab wohl ein paar, die vor einiger Zeit schon Mitgliedsanträge gestellt hatten, aber irgendwie noch in den KVs festhingen und jetzt noch bestätigt worden sind, damit sie auf dem LPT stimmberechtigt sind. Das war jetzt gestern und heute. Dann, wie üblich, dieses Ticket-Umlaufschluss-Dingsbums-Fu-Zeugs und habe schon angefangen, weil wir einen Redner entsenden sollen zur Stop-Watching-Demo nach Köln am Samstag in einer Woche und ich da für den Landesvorstand mich als Redner gemeldet habe, bin ich schon bereit, das Ganze ein bisschen vorzubereiten. Ich habe bestimmt Dinge vergessen, wie immer, es ist auch bis Anfang Dezember bei mir nicht so viel wie vorher, weil ich ja umziehe und auch gerade in einem halb abgebauten Büro sitze. So, ich übergebe an den nächsten Paki. Ja, ich bin im Moment auch nicht zeitlich so mit so viel gesegnet. Ich habe ziemlich viel um die Ohren, jobmäßig und babymäßig, aber ich habe ein wenig Pressearbeit gemacht. Ich war am 10. Oktober auf dem NRZ-Treff in Düsseldorf und habe da Kontakt gemacht zur NRZ, zu diversen Chefredakteuren, und zum DGB und zur SPD ein paar Kontakte geknüpft, was ganz interessant war. Der 16.10. war komplett mit einem Besuch im Landtag gebucht. Dann war ich am 5.10. mit den Listenkandidaten in der Berti und wir haben den Wahlkampf so ein bisschen Revue passieren lassen, gesagt, was besser laufen kann und das auch zusammengefasst. Ja, und ansonsten habe ich ein bisschen hier und da in der Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit mitgemacht, habe mich um die Pressemappe gekümmert und habe die Ausschreibungen für den Pressesprecher und den stellvertretenden Pressesprecher mit Sasa zusammen gemacht und dann habe ich noch so ein paar Tickets im Request-Tracker bearbeitet. Das war's im Prinzip. Die Pressemappe, ist die schon im Druck? Ja, ne? Die drucke ich morgen. Die wird dann auch noch fertig gebunden. Die bringe ich dann am Samstagmorgen mit. Super. Denkst du dran, 2 Exemplare zurückzulegen, wie immer, für ja. den Tobias? Da wollte ich eben mal fragen, wie viele Exemplare mache ich? Weißt du das, Sasa? Oder soll ich da nochmal den Unterstrich fragen, wie viele das immer waren? Also grob geschätzt, es haben sich im Moment, ich glaube, 4 Journalisten oder vielmehr 4 Redaktionen angekündigt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, so 25, 30. Mhm, okay. Mach doch mal ein paar mehr. Es haben noch immer ein paar Leute auch Interesse noch an der Pressemappe. Ich denke, schadet auch nichts, da irgendwie 50 Stück von zu machen, oder? Ja, ich weiß nicht genau, so was um den Dreh haben wir auch immer. Was da sonst jetzt noch final drin ist, ob da was LPT-spezifisches jetzt drin ist oder ob man das auch durchaus zum nächsten LPT verwenden könnte. Ich habe die finale Fassung noch nicht gesehen, nur die Texte, die neu gemacht wurden. Nee, die kannst du nicht verwenden, da sind die ganzen Anträge und sowas auch drin aufgelistet. Aber das zu ändern ist nicht so viel Aufwand. Okay, das ja, aber ich jetzt grad 50 nicht. Stück ist doch super. Ich glaube, das ist eine gute Zahl. Jetzt besprechen. Ja, alles schick. Müssen wir aber noch einen Beschluss machen, ne? Sollte morgen dann durch den Umlauf gehen. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Gut, ich wollte nur kurz fragen, ob die im Druck sind. Ich würde dann an Steffi übergeben mit dem Tätigkeitsbericht. Ja, was habe ich so gemacht? Ich hatte eine Schatzmeister-Sprechstunde, die hatte ich aber schon am 9. Oktober zusammen mit einigen Landesvorstandsmitgliedern. Das war dann eine gemischte Sprechstunde sozusagen. Wir haben über GO-Änderungen für die Finanzanträge und über die Berti besprochen, was wir dann auch später noch beschlossen haben, die weiter zu mieten. Dann hatten wir dazu auch noch eine Sondermammelsitzung, wie wir das organisieren wollen, wer mit wem mietet. Und dann hatte ich am 12.10. ein wundervolles Team-Meeting mit allen Schatzi-Helfern. Haben wir am Samstag in Krefeld im Landessatelliten gehabt und haben ganz viele neue Ideen gehabt, neue Teammitglieder begrüßt, Aufgaben verteilt etc. Ja, und ansonsten mache ich so das, was ich immer mache, bis nachts um 2, bis auf gestern, da habe ich um 12 aufgehört, da war ich zu müde. Rechnungen buchen, Zahlen ablegen und ganz dringend noch den Rechenschaftsbericht. Da noch einen ganz kurzen Status. Wir sind nahezu fertig. Ich habe jetzt den Status von allen KVs. Das, was ich vermisst habe an Unterlagen, habe ich inzwischen bekommen, sofern dann welche vorhanden waren und die Nullmeldungen sind auch unterwegs. Yay! Gut, damit kommen wir zu Frau Maja. Jo, genau. Ich habe das gemacht, was ich immer mache. Zum Beispiel meinen Kollegen Tickets hinterhertragen und sie darauf aufmerksam zu machen, wenn Umläufe abzustimmen sind und so weiter. Tickets zuweisen, darauf hinweisen, dass sie die denn bearbeiten sollen, etc. Weil die Claudia ja im Urlaub war, habe ich in der Zeit halt auch die Umläufe jeweils veröffentlicht und so weiter. Dann gab's zum Beispiel ein Regio-Mumble, was ich moderiert habe. Das ist jetzt nach dem Wahlkampf ja wieder immer am 5. des Monats, also am 5.11. dann auch wieder. Ihr dürft euch das schon mal anmarkern im Kalender. Ja, ich war bei Jens seinem Strukturmumble dabei. Ah, ich habe mir ein Konzept ausgedacht, vielleicht eine Büropiratenschulung zu machen, weil ich glaube, da sind manche Dinge immer noch unklar bei den Büropiraten vor Ort, wo es VKVs gibt. Das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass bei uns im Kreis demnächst wieder eine KMV ist und ein neues Piratenbüro gewählt wird. Und vielleicht können da noch dazukommen. Genau, ich war bei der Schatzmeister-Sprechstunde dabei und ich war mal wieder beim Stammtisch bei mir, das war auch sehr schön. Dann war ich bei dem Direktkandidatentreffen in Dortmund, da gab's viele interessante Diskussionen aus Sicht der Direktkandidaten, was im Wahlkampf gut oder schlecht gelaufen ist und auch, ja, wie man vielleicht Dinge strukturell besser machen kann. Struktur ist ja gerade, ja, ein Thema, was auch diskutiert wird und wo es verschiedene Konzepte gibt und bestimmt noch mehr diskutiert werden wird. Ja, ansonsten alles Mögliche. Ich habe Anfragen bearbeitet, habe im Mumble ein bisschen gesessen und da auch mit den Menschen geredet und mir Sorgen angehört, versucht weiterzuhelfen in vielen Dingen. Jo, wie gesagt, so dieses Gedöns im Hintergrund. Ja, was man gar nicht oft genug betonen kann, wie wichtig dieses Gedöns im Hintergrund ist. Plus eins. Danke, Maya. Jo. Die Sasa. Ja, mache ich da mal gleich weiter. Ja, halt so die allgemeine Pressearbeit nach Möglichkeit, die anfiel. Wir haben halt die Pressemitteilungen rausgeschickt, Einladung zum APT. Dann, wie Paggy gerade schon sagte, haben wir zusammen die Ausschreibung für den stellvertretenden Pressesprecher gemacht. Dazu hatte ich dann auch mit dem Ingo unter anderem aus der Fraktion noch gesprochen. Die ist jetzt mittlerweile rausgegangen. Ach genau, dazu fällt mir ein, habe ich auch noch einen Podcast aufgenommen. Muss ich gleich noch nachtragen. Dann war ich im Mumble der AG Öffentlichkeitsarbeit. Einmal musste ich aussetzen. Dann haben wir uns um die LPT-Presseorga gekümmert. Da hat sich ein Team gefunden, die das jetzt am Wochenende dann mit mir zusammen machen werden, beziehungsweise das ist echt ganz super. Die werden uns, also Paki und mir als Ansprechpartner für die Presse, da ziemlich den Rücken frei halten, dass wir da mit der eigentlichen Orga nicht viel zu tun haben. Da steht auch soweit alles. Ja, dann halt Ticketbearbeitung, Presseticketbearbeitung. Wir haben die Pressemappe zusammen eben erstellt. Da sind ja alle irgendwie involviert gewesen. Dann gab es noch das eine oder andere Personalgespräch. Dann war ich im Mumble Struktur vom Folge-F-Team bei dem Direktkandidatentreffen in Dortmund. Dann gab es diverse Orga-Treffen zu der Veranstaltung am 3.11. Wir müssen reden 2013. Darüber hinaus, also ich werde an der Veranstaltung am 3.11. Themenpatin für den Bereich Kommunikation sein. Darüber hinaus gab es dann auch noch ein Orga-Treffen zu möglichen Veranstaltungen zum Thema Kommunikation, also dass das Ganze noch ein bisschen breiter gefächert wird, weil der 3.11. ja doch mehr als Diskussionsforum angesetzt ist und weniger als Arbeitsergebnistreffen. Dann war ich noch beim Kommunalwahlprogramm-Workshop in Münster und zuletzt dann auch noch beim Stammtisch in Münster. Das war's. Vielen Dank. Gut, so viel zu den Tätigkeitsberichten. Der Stand der Statistik ist dem Protokoll zu entnehmen. Der Carsten hat sich gerade reingeschlichen. Hallo Carsten. Carsten. Möchtest du auch noch was sagen? Wartet, ich kau hin. Guten Hunger. Guten Hunger. Danke. Ja, Tätigkeitsbericht, Reaktivierung der Verwaltung, Geradeziehen der Daten, Prozessoptimierung. Ein bisschen was für die Schatzmeisterei gemacht, ist noch nicht da. Steffi kommt gleich noch, hoffe ich. Und Rückrufaktion, ja, oder erstmal Bedarfsmeldung, Lager für die Plakate gemacht. Das ist ganz, ganz grob und ganz schnell. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Anträgen aus dem Request-Tracker. Fangen wir an mit Ticketnummer 91314, Antrag auf GO-Änderung, wie in der Sprechstunde beschlossen. Da nicht alle in der Sprechstunde waren, würde ich jetzt gerne an einen derjenigen übergeben, die da waren, das kurz zu besprechen. Ja, kleinen Moment. Da hole ich doch mal schnell meinen Notizzettel. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir oder dass ich vorgeschlagen habe, die GO zu ändern, damit die Finanzanträge und die Budgets nur noch eine Lebensdauer haben von 6 Monaten, ab Beschluss durch den LAFO. Rechnungen, die später eingereicht werden, sind nicht mehr durch den Beschluss abgedeckt und müssen von der Schatzmeisterei auch nicht mehr bezahlt werden. Bei Postversand gilt der Poststempel, bei ausschließlicher Einreichung per E-Mail gilt das Datum der Mail. Die Möglichkeit eines Antrags auf Verlängerung der Lebensdauer ist an die Schatzmeisterei oder den Landesverband zu stellen, Landesvorstand. Der Vorteil für uns ist, dass wir die Gelder besser planen können, dass wir nach Ablauf der Budgets das wieder neu verplanen können, sofern es nicht abgerufen wurde. Der zweite wichtige Punkt ist, den wir auch besprochen haben, ist, dass wir, der Landesvorstand, nämlich sein Verhalten ändert im Punkto Finanzanträge und Budgets. Die müssen stets in der Beitragshöhe limitiert sein. Das heißt zum Beispiel, dass auch bei der Übernahme von Infostandgebühren das Ganze zu limitieren ist. Dass man erstmal, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, maximal 100 Euro pro Landkreis oder Wahlkreis festsetzt und dann später gerne nochmal nachbeschließen darf, kann, wenn ein Bedarf ist. Aber dass grundsätzlich diese Dinge immer limitiert sein müssen. Sonst haben wir keine Planungssicherheit. Das nächste ist, dass wir Beschlüsse aus Elfermitteln immer einem Budgetposten zuordnen und die werden in Zukunft auch in Sage gebucht. Die Zuordnung, das heißt die namentliche Zuordnung der Budgetposten muss irgendeinen Namen haben, wird von uns während der Beschlussfassung getroffen. Meistens stehen die auch schon im Betreff, wenn es sauber formuliert ist. Bei VKV-Anträgen ist stets der VKV zu benennen. Das mag sich jetzt lapidar anhören, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass das leider nicht immer so funktioniert hat. Darum auch bitte während der Sitzung oder während der Umläufe immer den VKV eintragen, sonst haben wir hinterher immer riesen Theatersucherei, zu welchem VKV das Ganze denn gehört. Sowohl fürs Bezahlen als auch fürs spätere Verbuchen kostet uns das irre viel Zeit. Des Weiteren hatte ich gebeten darum, dass der Landesvorstand und auch die Protokollanten dafür sorgen, dass die Zeit- und Betragslimits, wollte keiner was sagen, okay. Also, dass die, jetzt habe ich wieder den Faden verloren, dass die Zeit- und Betragslimits und der VKV und die Budgetposten grundsätzlich klar im Protokoll aufgeführt werden müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird es erstmal nicht von der Schatzmeisterei erstattet, sondern muss gegebenenfalls nachgebessert oder neu beantragt werden. Dieselbigen Regeln gelten natürlich auch für NÖ-Beschlüsse. Sollten wir aus irgendeinem Grund mal einen Finanzantrag NÖ treffen, was bisher noch nie vorgekommen ist, aber das wollte ich damit einfach auch gleich mit abschließen und ich habe gebeten darum, dass die Regeln gelten ab dem 1.11. mit einer Übergangsfrist von einem Monat, sodass wir sagen, ab 1.11. Ich habe gesagt, ab sofort gelten sie und ab November dann verbindlich. Damit wir Planungssicherheit haben und dann auch einen ordentlichen Budgetplan für 2014 machen können. Ich finde, das klingt super. Ist sonst Gesprächsbedarf dazu? Jo. Ja, Carsten, bitte. Was ist denn mit laufenden Kosten, wenn wir irgendwie Miete beschließen? Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch gerade nicht verstanden. Was mit laufenden Kosten ist, wenn wir Mieten beschließen oder irgend sowas? Ja. Laufende Kosten ist natürlich ein anderer Punkt. Das sind ja keine keine Anträge dann in ihrer Zeit begrenzt sind, keine Frage. Die sind ja meistens, begrenzen wir die ja dann anders. Das ist aber dann auch im Antrag, steht es ja dann drin, wenn wir sagen, wir beschließen jetzt einen Mietvertrag für die nächsten 12 Monate oder einen Mietvertrag für 6 Monate, dann ist auch das klar. Nee, wir haben zum Beispiel Aachen nicht limitiert, oder? Nur, ich will jetzt um Gottes Willen nicht Aachen nicht schreien. Ich weiß, ihr sitzt eventuell zusammen da und hört in dem Raum. Wir sagen doch, okay, wir schließen Mietvertrag ab. Und wir sagen niemals, wir schließen nur 12 Monate ab. Das mag jetzt für die Berti gelten, aber für die ganzen Satelliten, nenne ich es jetzt mal, da machen wir doch keine befristeten Verträge. Also lassen wir die Mietverträge jetzt mal außen vor. Grundsätzlich haben wir Aachen natürlich unbefristet abgeschlossen. Für die anderen haben wir ein Budget beschlossen für die Satelliten, was erstmal für ein Jahr war. Und danach müssen wir auch ein neues Budget beschließen. Und wir haben ja damals gesagt, die Mietverträge müssen schnellstmöglich kündbar sein. Das sollte da kein Budget mehr beschlossen werden, dass das halt auch entsprechend geregelt werden kann. Nichtsdestotrotz sind ja diese Mieten relative, es ist jetzt doch recht zahlreich, aber es ist ja nicht der Regelfinanzantrag, dass irgendwas gemietet wird. Okay, dann gehe ich zu den Handys. Was machen wir damit? Das sind keine Finanzanträge in der Art. Da haben wir beschlossen, dass wir dass wir die Verträge abschließen. Und das gehört zu unserem Budget, unsere laufenden Kosten. Die müssen ja nicht limitiert werden. Ja, ich hatte verstanden, dass wir generell ein Limit der Zeit oder des Betrages setzen wollen. Ja, sofern es denn um solche Finanzanträge geht. Hier haben wir ja fortlaufende Kosten, wie unsere Telefonkosten. Die müssen wir ja nicht immer wieder neu beschließen. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Laufende Kosten sind davon ausgenommen. Sollten wir das dann vielleicht noch verschriftlichen? Jo. Das ist eine gute Idee, ja. Wobei ich die Satelliten, die sollten wir dann nicht als Laufkosten bezeichnen, weil die haben ja dann wieder anders in dem Budget geregelt. Mir ist nur wichtig, dass wir diese Unterscheidung treffen, sonst können wir in die komische Situation kommen, nach 6 Monaten die Verträge nicht mehr laufen haben zu dürfen. Ja, ich dir recht, das sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Formulierst du das jetzt oder willst du das in Ruhe machen? Wir hatten das ja schon eigentlich so ziemlich fertig, wir können das gerade nochmal eben reinschreiben. Ich schau mal eben, welcher Zeile sind wir dann? Das wäre in A mit drin, denke ich. Ja, denke ich auch. 154. Einfach sowas wie laufende Kosten des Landesverbandes sind hiervon nicht betroffen. Ist das damit ausreichend klar oder soll man noch spezifizieren? Also ich denke, wir haben ja drin stehen, wenn ich mir das jetzt mal hier anschaue, unter 154 Finanzanträge und Budgets haben, falls nicht anders lautend, explizit beschlossen, grundsätzlich lediglich eine Verfügbarkeitsdauer von 6 Monaten. Das heißt, dass unsere laufenden Kosten davon für mich sowieso nicht betroffen sind, weil da ganz klar ist, wenn ich einen Handyvertrag abschließe oder einen Mietvertrag, dass das eben nicht für 6 Monate ist. Und wenn, kann man ja in den Beschluss zu diesen Handyverträgen reinschreiben, unbegrenzt. Da steht ja auch bloß drin, sofern nicht anders definiert. Wir können es ja anders definieren bei jedem Beschluss. Ist ja wurscht, müssen wir gar nicht ändern. Ja, dann müssen wir die aber alle nochmal neu beschließen. Ist auch doof. Gilt die GO jetzt rückwirkend? Dann müssten wir nämlich alle Finanzanträge, die wir jemals hatten, neu beschließen. Nein, das ist ja völliger Humbug. Also die gilt nicht rückwirkend, die gilt für unsere zukünftigen Beschlüsse. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen neuen Antrag stellen, damit alle alten Budgets, die in der Tat nicht unsere Fixkosten betreffen, auch verfallen irgendwann. Aber das kommt dann im Nachhinein noch. Weiterer Gesprächsbedarf. Ich habe noch einen Kommentar aus dem Chat von Solzgen, dass die Fixkosten wie Mieten und Kommunikationskosten ja auch im Budgetplan dann aufgeführt werden können. Genau, da werden sie ja eh mit reingenommen. Genau, ich wollte gerade sagen, dass eine sollte das andere nicht ausschließen. Besser das nochmal schriftlich in der GO stehen haben, als dass da noch Interpretationsbedarf ist, ganz unabhängig von den Budgets. Interpretationsmöglichkeit, Entschuldigung. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Besser das Ganze trotzdem in der GO verschriftlichen, dass da nicht, dass da einfach weniger Interpretationsmöglichkeiten da sind, ganz unabhängig von der Setzung der Budgets. Du hast keine Interpretationsmöglichkeit, wenn du schreibst, falls ich anders lautend explizit beschlossen. Ja, aber das sollte halt dann noch schon gut. Alles gut. Sehr schön. Also den Satz rausnehmen oder sollen wir den drin lassen? Ich würde ihn, wie gesagt, drin lassen, deswegen habe ich es gerade gesagt. Der tut ja auch nicht weh. Genau. Lass ihn stehen. Ja, Fixkosten sind aber ein anderes. Ja, keine Beispiele. Nee, komm. Nee, lass die Beispiele mal raus. Das ist Unsinn. Klar sind das Fixkosten. Hallo? Schreib laufende Kosten und nicht Fixkosten. Definiere. Eigentlich ist der Satz Unsinn und wir brauchen den nicht. In den Beschlüssen wird die Laufdauer definiert. Punkt. Und wir können dann bei längerfristigen Sachen auch eine längere Laufdauer reinpacken. Fertig. Da sind oder die anderen doch mit drin. Dass die Befristung, dass der eben nicht befristet ist. Ja, eben, ganz genau. Okay, lass mal weg, passt so. Noch weiterer Gesprächsbedarf. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schreibt doch Brinkmann. Ab wann soll das jetzt gelten? Ab sofort. Dann trollt ihr euch jetzt selber. Wieso? Dann müsst ihr erstmal Budgets aufstellen, um Anträge Budgets zuzuordnen. Sonst könnt ihr ja keine Anträge mehr beschließen. Nur mal so. Nein, wieso? Unsere Anträge sind ja dann die Budgets. In dem Moment, wo ich einen Finanzbeschluss treffe, ist das Budget, was im Sage verbucht wird, wogegen die Kosten eingereicht werden. Und dann kann ich die Rechnung dagegen verbuchen. Genau, es geht da jetzt nicht um vorausplane Budgetierung. Das ist nochmal eine andere Kiste. Die Budgets geben wir ja in den Finanzanträgen. Genau. Mit Budgetzuordnung ist gemeint, dass das Ganze einen Namen hat und dementsprechend klar definiert ist und die Rechnungen, die dann reinkommen, auch zuzuordnen sind. Budgetposten sind doch die im Jahresbudget, oder nicht? Nee, wir können ja auch noch zusätzliche Budgets geben, die also nicht im Jahresbudget sind. Das Wort ist so interpretationsfähig. Die beschlossenen Budgets in Finanzanträgen können sogar Teil von Jahresbudgets sein, ne? Genau. Für mich macht irgendwie C keinen Sinn. Aber vielleicht könnt ihr das ja nochmal erklären, was das jetzt genau bedeuten soll. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Dass die Beschlüsse einem Budgetposten zuzuordnen sind, dass die verbucht werden im Sage und somit das Budget darstellen in dem Moment, wo ich das im Sage auch eingebucht habe. Und dann können die Rechnungen dagegen laufen. Und man hat eine Kontrolle darüber, ob die Kosten dem entsprechen, was wir beschlossen haben. Also im Optimalfall sollten dort natürlich die Budgets schon feststehen, wird ja Anfang des Jahres eine Budgetplanung gemacht und dann können währenddessen die Finanzanträge dann zugeordnet werden. Aber wir haben trotzdem als Vorstand die Möglichkeit, dann am Vorstandsabend selber, so wie jetzt, Finanzanträge zu beschließen und somit dem ganzen Ding der Veranstaltung oder whatever nochmal ein Budget zu geben. Das sind einfach die und ist einfach der Interpretationsspielraum, den wir da haben. Korrekt. Gut, dann schreiten wir zur Abstimmung. Ich fange von unten an. Steffi. Ich bin dafür. Das macht mir das Leben leichter. Dafür. Dafür. Frau May. Ich bin dafür. Daniel. Dafür. Carsten. Jo. Und ich bin auch dafür. Damit ist die GO-Änderung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Ticket 90822. Vorstandsportal. Antragsteller ist der Unterstrich, der mir gesagt hat, dass er heute wahrscheinlich nicht dabei sein kann. Es geht darum, dass der Landesvorstand gebeten wird, zu beschließen, ob wir ein Vorstandsportal wollen, wenn ja, in welchem Umfang und was ein Vorstandsportal können soll. Ich habe mit dem Unterstrich über diesen Antrag gesprochen und er ist einverstanden, diesen Antrag noch ein wenig zu schieben, weil sich das ein wenig mit der Struktur Debatte überschneidet, wo es ja auch darum gehen soll, in welcher Form, wie, wo, wann Sachen veröffentlicht werden sollen. Wenn ihr dann einverstanden wärt, würde ich das verschieben, aber nicht auf die nächste Tagesordnung, sondern länger. Ich würde da gerne was zu sagen. Ja, mach das. Ich bin da im Moment dran, das Portal zu befüllen mit alten Kram, auch mit neuen Sachen, die jetzt dazu kommen, wie jetzt die Ausschreibung und so weiter. Eigentlich hatte ich mit Unterstrich geplant, das irgendwie jetzt nach dem Wahlkampf zu veröffentlichen, den Relaunch. Ich warte noch auf das Schatzmeisterteam, die wollten mir dazu arbeiten und ich würde mich freuen, wenn einer aus dem Vorstand vielleicht noch Lust hätte, mit mir da die Redaktion zu machen. Ich halte diesen Antrag für ein Vorfühlen von ihm, weil er natürlich nicht mitbekommen hat, was ich da mache. Er hat dann auch gedacht, es passiert da nicht mehr viel. Aber ich habe ihn heute mehrfach versucht zu erreichen. Er war nicht erreichbar. Und ich werde dann nochmal mit ihm drüber reden, dass er den Antrag zurückzieht, weil ich halte das für sinnvoll, dieses Portal. Wir haben da auch ein paar Neuerungen reingetan. Es soll auch erweitert werden. Und ich will nicht, dass ich mir die Arbeit dann komplett alleine gemacht habe, umsonst gemacht habe. Ich möchte dazu auch gerne was sagen. Ich finde es auch gut, wenn wir das Ding halten, selbst wenn wir im Zuge dieser ganzen, sollen wir jetzt hoffentlich mehr oder weniger aktiv betreuen, aber selbst wenn wir im Zuge dieser ganzen Strukturreformen, Umdenk, Umschichtungsaktion, das dann irgendwie doch nochmal alles machen, ich glaube, umsonst wird das sowieso nicht sein, weil die ganzen Inhalte und Datenbestände, was auch immer, die brauchen wir ja ohnehin. Also die Arbeit wäre jetzt sowieso in der Hinsicht, glaube ich, nicht verkehrt. Ich habe ja auch nur gesagt, den Antrag schieben und halten. Sozusagen. Ja, und Paki, wenn es um redaktionelle Dinge geht, Texte zwischendurch mal anschauen, bearbeiten, Spaß schreiben, sag Bescheid. Ja, es geht darum, einfach auch mal regelmäßig reinzugucken, ob Kommentare drin sind. Ja, dann nach der Vorstandssitzung halt die Sachen wie Protokoll und Aufnahme reinzupflegen und wenn zwischendurch irgendwelche Besprechungen sind oder irgendwas Neues anfällt, dass man das dann da auch mal ein bisschen reinschreibt, auch die Tätigkeitsberichte. Man könnte eventuell noch eine Sparte reinsetzen, wo Diskussionen stattfinden und so weiter. So, ich rufe euch alle dazu auf, das mit Leben zu füllen, weil es, glaube ich, eine recht wichtige Plattform ist für den gesamten Landesverband. Weil wer auf der die Hauptseite ist halt so die Präsentation. Ich weiß, es soll eine Struktureform geben. Vielleicht beziehen wir das Vorstandsportal da vielleicht auch noch ein bisschen mit ein. Aber ansonsten haben wir halt nur das Wiki und ja, man könnte das Vorstandsportal mit Sicherheit für die ganzen formellen Dinge noch ausgiebiger nutzen. Ja, da fände ich es ganz cool. Ich würde mich ja freuen, wenn wir bald irgendwie nochmal ein Real-Life-Treffen haben und dann können wir das ja auch mit auf die TO setzen. Gut, dann schieben wir den Antrag. Wie gesagt, der Tobi hat zugestimmt. kann man irgendwie vertagen in den Umlauf oder so? Nee, ne? Oder wir sagen, das Ticket ist behandelt. Ha. Klar, du könntest das auch in den Umlauf kippen. Das wäre jetzt auch ich wollte gerade sagen, haben wir doch mit anderen auch schon gemacht. Ja, die Frage ist, wie lange das dann da im Umlauf liegt. Im Normalfall 2-3 Tage, das weißt du doch. Ja, aber ich wollte das ein bisschen länger vertagen. Im schlimmsten Fall bis zur nächsten Sitzung. Dann sprechen wir es nochmal neu an, wenn es zur Umsetzung oder zu konkreteren Dingen kommt. Aber genau, das würde ich dann gerne machen. Dann setzen wir den noch auf behandelt und sprechen es von uns aus nochmal an, wenn es soweit ist. Kommen wir zum nächsten Ticket. Ticket Nummer 90902. Antragsteller ist Steffi Nöther. Begrenzung der Beteiligung des LVNRW am innerparteilichen Finanzausgleich. Bitteschön. Ja, es geht um den nächsten Länderfinanzausgleich im nächsten Jahr über die Bundessatzung. Und da gibt es ja die Möglichkeit, von dem Teil, den wir abgeben müssen, über unsere eigenen Einnahmen, das Ganze zu begrenzen auf 80%. Jetzt habe ich das sehr kompliziert ausgedrückt. Habt ihr verstanden, was ich meine? Ja. Cool. Ja, und dafür stelle ich halt jetzt diesen Antrag, weil wir das als Landesvorstand gemeinsam beschließen und das werden wir dann dem Bundesvorstand so entsprechend mitteilen. Ich finde, da gibt es auch gar nicht so schrecklich viel zu diskutieren, oder? Nö. Ist die Alternative 100%? Ja. Dann bin ich für 50. Ich glaube, es sind nur 8, ne? Ja, ansonsten müsst ihr einen Satzungsänderungsantrag auf dem nächsten BPT stellen. Dann kommen wir ganz fix zur Abstimmung dazu. Ich bin dafür, Carsten. Jo. Daniel. Dafür. Frau May. Ich bin dafür. Paki. Ich bin auch dafür. Sasa. Dafür. Und die Steffi. Auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen zum nächsten Finanzantrag 91233, Antrag auf Übernahme von Reisekosten. Es geht um den Piratentalk Wahlnachlese in Berlin am letzten Wochenende. ist der Antragsteller da? Und warum ist der hier? War der nicht im Umlauf? Weil ihr im Umlauf nicht fertig geworden seid. Jupp. Ah, okay, aber diskutiert hatten wir das ja schon. Ja. Gibt es da noch von euch Gesprächsbedarf oder können wir abstimmen? Man muss dazu sagen, dass der Antrag ja mit dem Zusatz gestellt wurde, dass er die Reisekosten spenden will. Also. Was wir bitte nicht ins Protokoll nehmen. Wir sagen das immer unseren Mitgliedern. Paki, lass sowas. Jetzt darf da keine Spendenquittung mehr für ausgestellt werden, wenn er die spendet und auch nicht als Spende gebucht werden. Wir müssen die Finanzbeschlüsse doch vor der Veranstaltung machen. Das ist, Der Antrag war ja auch älter. Ist nur im Umlauf nicht fertig geworden. Das ist alles. Stimmt im Umlauf. Im Antrag darf nicht drinstehen, dass sie gespendet werden. Sonst ist das keine Spende. Ja, das wissen wir, Lennart. Danke. Steht da ja auch nicht drin. Aber dennoch. Ich gebe trotzdem meinen Senf dazu, wie in dem Ticket. Ich würde gerne für so Sachen wieder normale Beauftragungen aussprechen und nicht mehr einfach nur diese Anträge auf Reisekosten übernahmen. Ja, das finde ich genauso. Ich finde das ein bisschen unsauber, was wir da jetzt gerade machen. Den können wir gerne nochmal vielleicht bewilligen, aber in Zukunft einfach wieder normale Beauftragungen aussprechen, wenn irgendeine Veranstaltung ist, dann entsenden, in Anführungszeichen, wir die Leute offiziell als Landesvorstand oder als Landesverband, dann können die auch ihre Reisekosten abbrechen und sind aber verpflichtet, uns nochmal hier Bericht zu erstatten über die Veranstaltung. Würde ich zum Beispiel also wieder so führen. Ich hatte an dem gleichen Tag hatte mich Harald angerufen. Ich habe ihm gesagt, ich mache ihm keine große Hoffnung, dass das im Umlauf rechtzeitig durchkommt. Dann hat er gesagt, ja, wenn nicht, dann ist halt nicht. Er fährt auf jeden Fall nach Berlin und wird uns dann Bericht erstatten. Insofern ist es egal. Also wir können den auch einfach ablehnen. So, das wäre vielleicht da bin ich gerade dafür, vor allen Dingen nach der Tatsache mit diesem Spendenbrief. Ja. Ja, also ich finde auch, ich finde es extrem schwierig, ständig irgendwelche Reisekostenerstattungen im Protokoll stehen zu haben, selbst wenn die alle gespendet werden würden. Aber es ist irgendwie echt blöd, weil dann jeder ankommt und Reisekosten ständig erstattet haben will, ohne dass dafür Beauftragungen ausgesprochen wurden. Finde ich unsauber. Ja, ist halt echt eine grundsätzliche Sache. Dann stimmen wir den Antrag ab. Ich bin dagegen. Carsten. Ja, Enthaltung. Daniel. Enthaltung. Frau Mayer. Bin ich dagegen? Ha. Dagegen. Sasa. Dagegen. Und Steffi. Ich enthalte mich. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und demnächst, wenn Reisekosten erstattet werden sollen, bitte vorher beauftragen lassen. Wir kommen zu Ticket Nummer 91442. Antrag für den LPT, und zwar Kosten für die Kinderbetreuung. Wie ihr alle wisst, haben wir immer eine Kinderbetreuung dabei, auch unseren LPTs. Gesamthöhe 480 Euro, richtig? Ja. Genau, Gesamthöhe des Antrags sind 480 Euro. Gibt es dazu Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung. Steffi? Ich bin dafür. Sasa? Dafür. Haki? Dafür. Frau Mai? Jo. Da. War das Dafuk oder da? Ja, nee, du hast auch nach dem Da aufgehört, deswegen dachte ich, ich bin lustig. Carsten? Jo. Und ich bin auch dafür. Daniel, bitte nicht lustig sein. Nächstes Ticket. Okay. Ticket Nummer 91534, die Veranstaltung Wir müssen reden in Kerpen. Mittelfreigabe aus dem laufenden Haushalt des Landesverbandes NRW der Piratenpartei. Ist einer der Antragsteller anwesend? Der Wirkungstreffer, dann erzähl doch mal. Titel. Ja, Anfang letzten Monats hatten wir im Nachklang der Bundestagswahl, hatte der Bernd die Idee, dass wir eine Veranstaltung machen, wo es um Austausch im breitesten Sinne geht, nicht ganz unstrukturiert, aber ein Vernetzungstreffen, weil die Nachbearbeitung des Ganzen sollte vielleicht nicht nur in Kassel und auf den Mailinglisten stattfinden. Wir haben bisher eine ganz gute Vorbereitung hingelegt, sind zuversichtlich, dass das ein Erfolg wird, und dementsprechend würden wir jetzt auch die dazugehörigen Mittel gerne beantragen. Okay, gibt es Fragen dazu? Ich fände es gut, wenn er fürs Protokoll irgendwer den Antrag einfach mal vorlesen würde. Weil da steht ganz viel drin, wo hinterher nachher niemand wieder weiß, wofür wir das beschlossen haben. Okay, dann mache ich das mal. Wir müssen reden. Jeder, der diese Worte hört, beruflich oder privat, weiß, was die Stunde geschlagen hat. Die Hütte brennt. Jetzt wird's ernst. 5:12. So könnte man es auch nennen. In jedem Fall haben sich Dinge angestaut, die besprochen werden müssen. Vielfach unangenehme Themen, die oft auch nicht eben mal schnell geklärt sind. Aber man weiß auch, wenn man jetzt nicht miteinander spricht, könnte es zu spät sein. Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die Bundestagswahl liegen hinter uns. Kommunal- und Europawahl liegen vor uns. Der ist aber lang, der Text. Ein guter Zeitpunkt, um ein Resümee zu ziehen und gleichzeitig den Ausblick zu wagen. Allerdings machen wir uns nichts vor. Es geht um mehr als nur um Wahlergebnisse. Die Stimmung ist vielerorts schlecht. Streitigkeiten und Enttäuschungen haben zu einer breiten Verunsicherung und Demotivation geführt. Dem Höhenflug des vergangenen Jahres folgt eine schmerzhafte Bauchlandung. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, miteinander zu reden, um endlich alles anzusprechen, wofür es im letzten Jahr keine Zeit und keinen Raum gab. Deshalb laden wir euch ein zur Wir müssen reden 2013. Das ist nur der ganze... Das kommt dahinter noch ein Antrag? Ja, da kommt noch ein Antrag. Das ist nur der Einladungstext, damit wir dachten... Dann überspringe ich den mal. Ja. Und komme zum unteren Teil. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Piraten. Der Veranstalter bietet sowohl Couchsurfing als auch Unterstützung bei der Zimmersuche an. Essen gibt's auch. Die Gesprächsforen sollen nicht gestreamt werden, um die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen und die Konzentration auf die Diskussion zu legen. Die lokalen Medien werden per Pressemitteilung und persönlicher Ansprache von der Veranstaltung informiert. Pressevertreter erhalten allgemeinen Zugang zur Veranstaltung und zu den Podiumsdiskussionen, jedoch nicht zu den Gesprächsforen. Es ist geplant, eine Dokumentation der Veranstaltung auf Video zu erstellen. Teilnehmer der Gesprächsforen sowie Beiträge werden unkenntlich gemacht. Keine Teilnehmerzahlbeschränkung. Verantwortlich für die Organisation sind Janis und Bernd. Vorläufige Kosten, Raummiete 210 Euro, Reinigung 90 Euro, Fahrtkostenerstattung keine, Personalschulzentrum 96 Euro, Sicherheitsleistungsräume keine, Seminartechnik keine, Audiotechnik keine, Zwischensumme 396 Euro, Überschreitungsreserve 10%, landen wir bei 435,60 Euro. Das ist ein Gesamtbudget, stellt die maximalen Kosten dar. Alle Positionen, die den angesetzten Betrag unterschreiten, werden nicht abgerufen, kommen dem LV zugute. Nicht benötigte Beiträge werden nicht abgerufen. Alle Ausgaben erfolgen nur gegen Beleg. Position 1 wird umgehend fällig, Rechnung liegt vor. Position 4 wird nach Veranstaltungsende in bar fällig. Auslagen, bla bla, dann steht da noch die Kontonummer. Rechnung liegt vor, heißt, ihr habt das Ding schon gebucht und habt schon die Rechnung dafür und stellt erst jetzt den Finanzantrag. Ist das richtig? Nein, das ist der Kostenvoranschlag. Also nicht die Rechnung liegt vor, sondern der Kostenvoranschlag liegt vor. Ja. Okay, eine Verständnisfrage habe ich. Ihr sagt, es wird nicht gestreamt, aber die Presse wird eingeladen. Das verstehe ich nicht. Es wird nicht komplett gestreamt, also nicht gestreamt wird das Forum, das Gesprächsforum, und dann gibt es noch Podiumsdiskussionen, die wahrscheinlich gestreamt werden, wenn wir das noch auf die Beine gestellt kriegen. Und die Presse wird dann auch entsprechend nicht in die Foren zugelassen. Wenn das, aber es soll hinterher einen Bericht über die Foren geben, damit wir irgendwas davon haben. Ja, genau. Meine andere Frage, warum überhaupt Presse, wenn das doch eine interne Veranstaltung ist, wo wir, in uns gehen und mal nachhorchen, wie wir aus den Erfahrungen jetzt lernen können, halte ich das für eine Außendarstellung eher als kontraproduktiv, weil das ja nicht um unsere politischen Inhalte geht, sondern um innerparteiliche Kommunikation, um Organisation, also alles das, was wir untereinander klarkriegen müssen. Und ich weiß nicht, ich möchte keinen Pressebericht lesen über eine Veranstaltung, wo wir uns gefetzt haben oder irgendwie, wo wir diskutieren, ob der eine irgendwie eine PM schlecht geschrieben hat oder der andere irgendwie einen Infostand drin nicht richtig aufgebaut hat oder wie auch immer. Macht das nicht mehr Sinn, die Presse da rauszuhalten und zu sagen, das ist eine reine Piratenveranstaltung? Habe ich zwei Punkte zu. Also zum einen inhaltlich weiß ich nicht, ob es immer das Beste ist, uns so darzustellen, dass bei uns alles harmonisch läuft. Klar, die Leute kriegen das meistens über Twitter mit und über die Mailinglisten und das ist das schlechteste Medium. Aber ich habe auch schon verdammt oft positive Rückmeldungen von Bürgern bekommen, dass er tatsächlich eine Partei auch um den richtigen Weg ringt. Das ist der eine Punkt, wo ich dir inhaltlich widersprechen würde. Von der Form her haben wir uns genau deswegen für diese Zweiteilung entschieden. Auf den Podiumsdiskussionen wird sicherlich nicht bearbeitet werden, welche Pressemitteilung schlecht geschrieben ist. Das ist für die Foren reserviert, die sind nicht öffentlich. Aber die Podiumsdiskussionen denken wir schon, dass sowas auch durchaus von öffentlichem Interesse sein kann und für die Partei sprechen kann. Also ich finde das gar nicht mal so unattraktiv. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich denke, dass wir auch, wenn wir reden über alles öffentlich, wir wollen transparent sein und wir sollten auch unsere Fehlerkultur öffentlich machen und zumindest zum Teil. Und ich denke, das ist ein sehr guter Kompromiss, den ihr da gefunden habt. Ja, ich sehe das genauso. Ich hatte auch vorab schon mit Bernd und Janis drüber gesprochen. Und es macht halt wirklich Sinn, weil wir wollen halt eben gerade zeigen, wie man das Ganze anders macht. Und da gehört halt schon auch nochmal Streit dazu und da gehört auch mal dicke Luft dazu. Und ich glaube, die Veranstaltung ist auch dann guter Anlass, einfach zu zeigen, wie wir dann halt mit gewissen Situationen umgehen und wie die Beteiligung bei uns letztendlich auch aussieht. Also ich glaube, das kann eher nur positiv sein. Also zwei Sachen. Zum einen, wir müssen nicht mehr beweisen, dass wir uns streiten können. Wir machen seit einem Jahr nichts anderes. Das ist was, das müssen wir nicht zeigen. Das wissen alle. Ja, ja, aber darum wenn geht's irgendwas ja. wissen, dann lassen wir uns über Sachen, die schiefgelaufen sind, anzicken können. Mich überzeugt der Teil des Ganzen Jens, nicht so. Ganz kurz. Ja, aber. Ja, erst Maya vielleicht. Ja, also ich denke mal, wenn da ein Podium gemacht wird, wo dann vielleicht auch noch Gesichter sind, die man vielleicht kennt oder so. Und also ich finde, das ist halt eigentlich außendarstellungsmäßig ganz nett. Und außerdem, wie gesagt, das soll ja da ja nicht vor laufenden Kameras nicht gefetzt werden, denke ich mal. Also das ist ja nicht der Ansatz, sondern da sollen ja Ergebnisse und Lösungsansätze auch diskutiert werden. Das finde ich ganz schön, wenn man dann auch da. Also ich fände es jetzt nicht tragisch, wenn da Presse wäre. Ja, also das ist kein Schlammcatchen angesagt oder so. Ne, also da ist auch die Foren, die werden moderiert und wie gesagt, auf der Podiumsdiskussionen werden auch als Podiumsdiskussionen moderiert und einige Leute stehen halt eben auch für Interviews dann zur Verfügung. Ich sehe da jetzt halt nicht so ein Riesenproblem, zumal halt wie gesagt Presse auch dann sowieso nicht in den Foren wäre. Wir sprechen ja auch nicht von Streiten, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ich sehe es eher als Fehlerkultur lernen, das ist das, was uns ja so fehlt, dass wir die Fehler gemacht haben, daraus lernen und jetzt gemeinsam einen Weg finden, wie wir das besser machen können, wie wir wieder zusammenfinden, unsere Programme gestalten und unsere Arbeit weiterhin gestalten wollen. Ja, aber ihr kennt die Presse, ja? Die sind nur sensationsgeil. Die wollen nicht sehen, wie schön wir sind, wie toll wir sind und wenn wir was Gutes machen. Guckt euch doch bitte mal die Berichterstattung zu den Landtagsthemen an. Die Jungs und Mädels sackern sich den Arsch ab da. Da fliegen Pressemitteilungen ohne Ende raus. Was kommt, ist immer nur, ja, der ist gegangen, die streiten sich. Ja, aber bitte wollen wir uns jetzt in das Schema der Presse pressen, lassen, setze ich. Ja, ich finde das kein Argument. Nein, nicht in das Schema pressen lassen, aber wir müssen uns auch mal Zeit für uns nehmen. Wir müssen auch einfach mal gucken, dass wir uns wirklich offen miteinander unterhalten. Und offen ist es garantiert nicht, wenn irgendwo die Presse rumspringt. Das ist immer so, da gibt es immer Hemmnisse. Und wenn dann der Schlamm mal rausgepackt wird, dann wird er mal rausgepackt, der Schlamm. Der trocknet auch wieder und fällt auch wieder ab. Aber dann, wenn wir da rausgehen aus der Tür, es muss doch mal eine Veranstaltung geben, wo man sich mal wirklich in die Augen gucken kann, ohne Angst haben zu müssen, dass das eine Wort, was man dort wählt, direkt wieder in der Presse steht. Plus 1000. Der Schreibreform wollte aber auch noch was sagen. Der ist schon ganz lange da oben. Hallo, hier ist die AG Diplomatische Piraten zu einem kleinen Realitätscheck. Sollte ich jetzt jemandem auf die Füße treten, tut mir das wahrscheinlich leid. Ich möchte nicht persönlich werden. Habt ihr Lack gesoffen? Was wollten ihr, was in der Zeitung steht? Piraten machen Podium und intransparente Hinterzimmergespräche? Genau das wird passieren. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn irgendjemand glaubt, dass in 5 Kleingruppen mit 7 bis 10 Personen irgendjemand irgendetwas rausholt. Nee, genau das wird nicht passieren. Da werden ein paar Probleme angeschnitten. Dann ist gut, dann gehen die Leute raus und im nächsten Mumble, auf dem nächsten Flur im Landtag, auf dem nächsten Stammtisch geht die gleiche Scheiße wieder los. Wenn ihr den Dreck wegfegen wollt, zehrt ihn an die Oberfläche. Aber tut nicht so, als ob ihr mit Kleingruppen hinter verschlossenen Türen Probleme eines 3000-Personen-Landesverbandes lösen könnt. Das funktioniert nicht. No. Das und ich denke, Fehlerkultur lernt man nur, indem man sie tagtäglich übt, indem man aufeinander aufpasst, indem man Leuten auch Fehler verzeiht, indem man mal miteinander telefoniert und nicht alles versucht, auf Twitter auszukämpfen oder auch auszudiskutieren. Das funktioniert nicht. Wir haben mehrfach Treffen gehabt jetzt in der Berti zwischen den Direktkandidaten, zwischen den Listenkandidaten. Es gibt einige Pads, wo gesammelt wurde, was falsch gelaufen ist. Die einzelnen AGs, die tätig waren im Wahlkampf, haben sich zusammengesetzt und suchen gerade nach neuen Lösungsansätzen. Wir im Landesvorstand sind dabei, ganz massiv nach Lösungsansätzen zu suchen. Es kommt der LPT, der vor der Tür steht. Was mir bei der ganzen Veranstaltung total gut gefällt, ist, dass sich wieder ganz viele Piraten treffen und dass es mit Sicherheit auch eine gute Stimmung wird und dass man sich gegenseitig auch mal auf die Schultern klopft. Das finde ich gut. Ich halte nichts davon, zu sagen, wir müssen uns jetzt hier streiten und wir müssen uns Sachen an den Kopf werfen und unbedingt diskutieren. Das wird nichts lösen. Mir fehlen da die Ziele, mir fehlen die Zielvorgaben, mir fehlen irgendwo die möglichen Konsensangebote. Eventuell würde dem Ganzen gut tun, dass man mal Thesen in den Raum stellt und sagt, so, wir haben das und das Problem und dann lass uns darüber diskutieren. Das ist bis jetzt nur die Grundlage einer möglichen Diskussion, also dass man ein Forum anbietet. Jetzt ist aber die Frage, wie füllt man dieses Forum? Und da würde ich mich in echt wirklich, bevor ich diesem Antrag überhaupt zustimmen kann, möchte ich gerne von euch wissen und auch von den Leuten, die diese Veranstaltung befürworten, was versprecht ihr euch davon? Ja, wir können uns gerne immer wieder zusammensetzen, aber irgendwer muss den Kram dann auch mal umsetzen. Wir können nicht immer nur darüber reden, wir müssen dann auch mal anpacken und die Sachen machen. Das Wiki muss aufgeräumt werden, Verwaltungsdinge müssen erledigt werden, die Schatzmeisterei arbeitet sich im Moment den Arsch ab, wir im Vorstand arbeiten uns den Arsch ab und wir müssen diesen Landesverband irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Also lasst uns nicht zu lange nach hinten gucken, lasst uns nach vorne gucken und anpacken. Nochmal, ich finde grundsätzlich die Idee der Veranstaltung okay. Deswegen habe ich mich ja auch eingetragen, dass ich da hinkomme. Das ist ja alles nicht so das Ding. Ich finde, Presse brauchen wir da nicht unbedingt. Zum einen generieren wir da überhaupt keinen Nachrichtenmehrwert. Ja, und zum anderen fordert schon die Einladung im Text zu Polemik unter anderem auf. Also das steht da drin, ja, also Diskussionen, Standpunkte, Meinungen, Polemik, das steht da so drin. Wir müssen uns das nicht antun, das auch noch vor der Presse zu machen, weil dann verkommt es zu einer Showveranstaltung, wo andere durch den Dreck gezogen werden. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Der faire Pirat hat eine Wortmeldung. Ein Einwurf. Wollen wir nicht die Veranstaltung mal eben über das, was Sie gerade oder was wir gerade besprochen haben, antworten lassen? Oder ich würde jetzt Harald nicht das Wort geben. Entschuldigung. Ja, das könnte Harald. Der Harald wollte gerade noch was sagen. Danach gerne. Also es passt insofern schon dazu, weil ich habe mich mit dieser Veranstaltung auch schon ein bisschen beschäftigt. Man kann sicherlich auch in den Wiki-Texten, auch in dem, was auf der Wiki-Seite selber steht, das noch ein bisschen weiter bearbeiten. Das ist aber auch Usus bei der Truppe in Kerpen, dass die eben an ihren Projekten ja auch weiterarbeiten. Und es gibt bei den drei Themenforen, die vorgesehen sind, jeweils hinterlegte Leitfragen-Pads und ich habe in zwei auch schon was reingeschrieben und das werden sicherlich weitere Leute auch tun, worüber dann im Endeffekt die Struktur dessen, was man dort besprechen kann, sich auch weiter sozusagen schärfen wird. Und da kann man jetzt schon was lesen und ich denke mal, das ist auch dann eine Aufforderung an alle, jetzt sind hier ja ziemlich viele im Kanal drin, sich eben da auch mit dran zu beteiligen. Und das, was Paki eben gesagt hat, klar ist es ganz wichtig, dass wir aus diesen Dingen auch die Konsequenzen ziehen, was wir tun wollen, tun können, wer was mittun will, auch im Bereich von eben ehrenamtlicher, piratiger Mandatsarbeit. Und trotz allem müssen wir, denke ich mal, dieses Forum auch nutzen, jetzt diesen Rückblick nochmal zu machen, um das dann auch abschließen zu können, weil bisher eben Rückblicke auch nur in kleinen Zirkeln und in eben auch organisationsbezogenen Zirkeln stattgefunden haben. Es haben sich die Direktkandidaten getroffen, es haben sich die Listenkandidaten getroffen, es hat sich der Vorstand getroffen, aber das ist jetzt eine Möglichkeit, wo sich eben aus dem Landesverband viele treffen können, plus auch ein paar überregionale Piraten dabei und das ist jetzt auch vom Abstand zur Wahl eine Geschichte, wo die Dinge noch einigermaßen frisch sind und dann machen wir das und können wirklich nochmal alles wirklich auf den Tisch bringen und dann arbeiten wir nach vorne weiter und das finde ich gut. Okay, dann gebe ich jetzt nochmal den Antragstellern das Wort. Wo fange ich an? Also das Ganze ist entstanden im Nachklang der Marina, weil wir als Rückmeldung von der Marina bekommen haben, dass dort ungemein viel frontal gelaufen ist, ungemein viel in kleinen Arbeitsgruppen, wie Schreibreform das eben umschrieben hat, im Hinterzimmer gemacht wurde. Und daraus sind dann Timelines erstellt worden. Und gerade mehr anderen, also ich finde es hervorragend, dass das Marina Mumble das versucht weiterzuführen und zu konsolidieren, aber gerade mehr anderen auf Bundesebene, auf Landesebene, alle möglichen Strukturreformen vor sich hin, die allerdings kaum in der Partei kommuniziert werden. Als Mitglied im Landesverband NRW ist das größtenteils was sehr Fremdes, weil darüber kaum informiert wird oder wenn man in der betreffenden Gruppe ist, wird darüber informiert. So, der Gedanke hinter dieser Veranstaltung, das habe ich am Anfang auch gesagt, ist Vernetzung. Paki, es geht nicht darum, dass wir uns streiten oder auf die Schulter klopfen, es geht um politische Kommunikation. Also, wenn du den Mehrwert für den Landesverband haben willst, es ist politische Kommunikation, dass jeder seine Projekte, seine Gedanken, seine Argumente einfach mal austauschen kann, einem Forum vorstellen kann und die auch politisch kommunizieren kann. Weil so etwas baut Vorurteile ab, sowas schafft Teams im günstigsten Fall, sowas schafft auch eine Dynamik. Das ist der zentrale Aspekt, hinter der wir müssen reden, dass die Menschen tatsächlich ans Reden kommen über ihre Vorstellung. Weil bisher laufen da ungemein viele Dinge parallel, die nicht miteinander vernetzt sind. Der zweite Aspekt ist auch ein didaktischer, Piratenmethode und Didaktik. Der didaktische Aspekt ist, du hast eben gesagt, es wird viel zu viel über Twitter gemacht und viel zu viel vertelefoniert. Wieso kann man da nicht auch mal ein Beispiel geben, eine Beispielveranstaltung, wie Kommunikation, wie Argumentation funktioniert, jenseits von Twitter und von den Mailinglisten? Weil das sind alles Medien, wo jeder Meinungsbeitrag im eigenen Dunstkreis entsteht, wo der nicht gegengefragt wird und dann auf den anderen jeweils abgefeuert wird. Da ist kein Diskurs dahinter, da ist keine Argumentation dahinter. Man wirft sich Dinge an den Kopf und das vergiftet langfristig unsere Kommunikationskultur. So, natürlich kann man auch auf dem Landesparteitag in einer streng formalisierten Umgebung versuchen, Sachthemen zu erörtern oder überhaupt mal ein Gespräch zu führen. Die finden dann meistens draußen beim Rauchen statt und wieder nur in kleinen Gruppen. Mir fehlt einfach in dieser Partei dieser Forenaspekt und das ist der Gedanke hinter dieser Veranstaltung. Also erstmal muss ich sagen, bei der Strukturdebatte muss ich dir kurz widersprechen. Das kriegt man natürlich mit. Es sind noch keine Reformen angestoßen worden. Es wurde dazu eingeladen. Es gab dazu bis jetzt ein Mumble und seitdem ist es nur Bestandsaufnahme. Ja, da möchte ich kurz widersprechen. Da wird nicht irgendwie hintenrum irgendwas geplant, wie es in Zukunft laufen soll. Das ist bisher alles komplett offen kommuniziert worden. Halt nur in den parteiüblichen Medien wie Mumble und nicht auf einer Konferenz vor Ort. Ja, aber daran krankt der Prozess. Ich habe nicht gesagt, dass es im Hinterzimmer geschieht, aber das ist das faktische Endergebnis dadurch, dass es nicht so kommuniziert wird oder die Leute nicht so erreicht, wie es erreichen sollte. Da ist dann keine Schuldzuweisung drin. Ich will euch da mit meinen Sätzen, die ich eben gesagt habe, nicht demotivieren. Ich halte euer Engagement dafür sehr wichtig und sehr gut. Mir geht es auch nicht darum, die Veranstaltung runterzureden oder zu dissen. Was mich stört, ist, dass wir uns immer wieder zusammensetzen und irgendwas bequatschen. Ich finde, wir sollten uns möglichst in kleinen Teams treffen und uns Ideen überlegen, wie wir den Landesverband nach vorne bringen können und dann anpacken. Und Forum, schön und gut, aber wir haben hier Mumble, wir können uns täglich treffen. Es gibt verschiedene Berti-Treffen, wir haben jetzt ein LPT. Warum nutzen wir nicht die Formen, die wir haben schon? Und nutzen dann eure Veranstaltung eher, um zu gucken, wie man wirklich noch Punkte einzeln irgendwo verbessern kann. Und nicht zurückgucken und wieder alles aufrollen. Also ich sehe es halt im Moment auf allen Mailinglisten, auf Twitter, mich rufen Leute an, hier, das muss besser laufen, ihr müsst. Und ja, wenn ich sage, ja, dann mach doch einfach, dann heißt es wieder, ja, nee, alleine kann ich das aber nicht. Oder da habe ich aber nicht die Zeit. Ja, sage ich, dann musst du eben warten, bis die Leute, die bereit sind, hier Arbeit rein und Zeit reinzustecken, das auf die Reihe bekommen haben. Und du kannst dich nicht hinsetzen, dich auf den Arsch in den Sofa hocken und warten, dass irgendwas passiert, wenn du dauernd kritisierst. Das motiviert die Leute nicht. Also sage ich euch, setzt euch bitte hin und überlegt, wie wir es hinkriegen, mehr Leute zu motivieren, etwas zu machen. Und zwar nicht nur zu labern. Darum geht's ja gar nicht ausschließlich. Also ich meine, ich bin ja auch selber, nein, darum geht's bei der Veranstaltung eben nicht. Es geht nicht nur darum. Lass uns doch sparen, bitte. Lass mich doch mal bitte kurz ausreden. Es geht eben genau darum, eine Vernetzung stattfinden zu lassen. Das ist deine eigene Filterbubble, die du hast. Wir werden tagtäglich mit irgendwelchen Dingen bombardiert. Wir haben einen ganz anderen Blickwinkel, als es die meisten Menschen in diesem Landesverband haben. Und ich meine, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sind, glaube ich, schon über 60 Leute angemeldet. Das werden mit Sicherheit noch mehr, da gehe ich stark von aus. Das gibt einfach die Möglichkeit, wenn du dann auf einmal 20, 30 Leute oder vielleicht sogar dann in der großen Runde im Podium dann eben 60, 70, 80, 90 Leute auf einmal sitzen hast und es werden irgendwelche Ideen verbreitet, da finden sich doch viel schneller die Leute zusammen, die dann genau diese Ideen dann auch umsetzen und anpacken, die im Moment wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so aktiv sind. Na, also ich glaube, wir müssen da ein bisschen aus dem Blickwinkel raus. Ich verspreche mir recht viel von der Veranstaltung, weil ich merke auch immer wieder auf Stammtischen, dass einfach die Zeit zum Diskutieren und zum Ideenaustauschen, zum Brainstormen und so weiter und so fort wirklich fehlt. Und diese Foren werden ja moderiert. Also es sind ja Leute, ich bin ja auch unter anderem Themenpatin für den Bereich Kommunikation. Wir sind zu zweit, ein Moderatorenteam, die das Ganze ja auch schon ein bisschen strukturieren und lenken. Also das wird keine ausufernde, nur wir reden jetzt über die Bundestagswahl 2013 Diskussion. Möchten die Antragsteller noch was sagen, sonst würde ich gerade das Wort an Schreibreformen geben, der nochmal nach oben gehüpft ist. Ich hätte nur eine Sache. Daniel dann erst. Ganz kurz anpacken, ich gebe dir ja vollkommen recht, ich tue auch lieber viel lieber Sachen und mache, als lange über irgendwie immer nur reden. Ich glaube, das Problem mit dem Zurückblick und sowas und dann nochmal drüber gehen, ist, dass das doch bei vielen Leuten einfach ein Bedürfnis ist, was man, glaube ich, leider nicht wegwischen kann und das... Ich bin schon geneigt zu sagen, dass man es einmal in der Form machen müsste, einfach. Plus eins. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass wir es nicht machen sollen. Ich habe nur gesagt, lass es uns produktiver gestalten und überlegen, was wir draus machen. Ich habe mich ja selber angemeldet. Ich habe ja auch mit Bernd und Janis drüber geredet und gesagt, ich finde, das ist eine gute Veranstaltung. Nur was mir fehlt, ist irgendwo das Bedürfnis der Leute, ja, einfach von sich aus Sachen auf die Beine zu stellen und nicht nach dem Wahlkampf jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir müssen darüber reden, wir müssen gucken, was ist schiefgelaufen, sondern einfach auch so ein bisschen der Drang, das piratige Mandat auszuführen, zu sagen, so, ich mache jetzt einfach. Ja, wir haben dann oben noch Schreibreformen, den ich jetzt dann nehme und danach diese Holzkampf. Ja, ich habe eine Nachfrage. Janis, du hast gesagt, es geht um Didaktik. Was sollen die Leute denn danach lehren, bitte? Bitte was? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Du sagtest, es gehe um Didaktik. Was sollen die Leute danach bitte lehren und wer schult sie da? Da ist der Weg das Ziel. In einer Partei, in der der Großteil der Kommunikation über Twitter abläuft oder im Mumble, wo einfach das eine andere Quantität und Qualität hat, ist es doch einfach auch ein didaktisches Erlebnis, vor so einem Forum, auf so einem Podium, seine Meinung zu sagen. Klar. Okay. Das sind Verhaltensweisen, die man durchaus kultivieren kann und fördern kann und da ein Podium für bieten kann. So, das heißt nicht, dass hier alles Soziopathen sind, aber unsere Kommunikation läuft stellenweise soziopathisch ab. Ja, das meinst du, ich habe nichts an den Leuten? Nee, warte mal, ich habe ein Problem. Wir machen ein Ding zur Kommunikation und du verwechselst Didaktik mit Majeutik. So, da stehe ich schon auf dem Schlauch, wenn in der Planung schon die Grundlagen für das, was hinten raus erreicht werden soll, nicht gelegt sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn es hier um NRW geht, sind da Leute auf der Liste, bei denen ich nicht weiß, was sie da sollen. Aber macht, wie ihr wollt. Solzken. Ja, hallo. Ich sehe irgendwo beide Punkte. Ich sehe sowohl deinen Aspekt, Paki, weil ich glaube, wir sind sehr gut darin, immer uns auch ein bisschen im Kreis zu drehen und Dinge 10-mal durchzureden. Und ich habe jetzt auch von der Marina Kassel jetzt bislang noch nicht so viele Ergebnisse bekommen. Also ich finde den Aspekt, dass man mit einer klaren Zielsetzung in diese Veranstaltung reingehen sollte, definitiv zu befürworten. Ich finde auch deinen Blick Richtung Zukunft und weil, dass wir mal jetzt produktiv werden sollen, finde ich auch richtig. Allerdings denke ich, wir sollten auch nichts überstürzen und uns auch ein bisschen Zeit geben und eine wirklich zielführende Veränderung bedarf für mich per se auch einer adäquaten Problemanalyse, wo vielleicht auch als Ziel dieser Veranstaltung eben diese, so scheiße das auch für den einen oder anderen ist, mich auch vermeintlich mit eingeschlossen, weiß ich, weil ich auch eine gewisse Position eine Zeit lang inne hatte, aber dass man das vielleicht mal wirklich klar benennt, die Probleme erstmal wirklich aufzeigt, die auch zum Teil schon benannt sind, aber wo ich gerade überlegt habe, okay, gibt es das eigentlich irgendwo mal wirklich so erfasst, wo wir wirklich mal sagen müssen, da müssen wir anpacken, da müssen wir irgendwas ändern, so, und dass man vielleicht auch noch zum Wie kommt, Ansätze dafür, wie man es ändern kann, was auch schon passiert, aber vielleicht ist das in der größeren Runde und in diesem Real Life doch nochmal ganz gut, auch so nach dem Wahlkampf jetzt, also ich, ja, denke, das ist, ich würde schon befürworten, diese Veranstaltung zu unterstützen. Okay, danke Solzken. Sami. Ja, ich mach's kurz. Mich ärgert diese Bedenkenträgerei wieder ein bisschen, weil überhaupt nicht daran gedacht wird, dass da tatsächlich was passieren kann, das aussieht wie Lösungsansätze oder Lösungsvorschläge mit einem guten, großen Konsens. Und da geht das wieder am piratigen Mandat so haarscharf vorbei. Ich beschließe hier irgendwo piratiges Mandat, ich mache was. Und das tun dann ganz viele. Dann sind das aber lauter kleine Einzelschauplätze, die in keiner Weise koordiniert sind und dann auch nach außen hin nicht allzu viel Wind machen. Insofern glaube ich, dass uns diese Veranstaltung ein ganzes Stück weiterbringen kann. Denn das Aufarbeiten und das Anprangern, was alles schlecht ist und sowas, das ist doch an 1000 Ecken schon gemacht worden. Das wird sich da zum großen Teil einfach als überflüssig erweisen. Ja, ich hatte die Veranstaltung bis jetzt auch nicht so verstanden, dass dort nur Probleme gewälzt werden sollen, sondern dass da Lösungsansätze geschaffen werden sollen, nicht wahr? Also wer jetzt mal, also das habe ich da verstanden. Ja, das ist auch Zielsetzung des Ganzen. Okay, kurz was, ich würde dazu sagen. Auf zwei Punkte würde ich gerne was sagen. Zum einen, eine andere Meinung zu dieser Veranstaltung zu haben, macht einen nicht direkt zum Bedenkenträger. Das finde ich ein bisschen blöd, dass hier eine andere Meinung einfach so als, ach, das sind doch bloß Bedenkenträger, runtergemacht wird. Finde ich nicht in Ordnung. Punkt zwei ist, niemand verbietet Menschen, sich zu unterhalten. Das machen wir ständig. Wir tun eigentlich nichts anderes, als darüber reden, was man besser machen könnte. Ich kann die Runden, was man besser machen könnte, schon kaum noch zählen, die seit der Wahl passiert sind. Ich fände es schön, wenn es eine konkretere Zielvorgabe gäbe für dieses Treffen, werde jetzt aber auch nicht gegen die Veranstaltung stimmen. Ja, also nur so. Ich möchte bloß nicht jetzt als Bedenkenträger irgendwie runtergemacht werden, bloß weil ich eine andere Meinung habe. Der Jürgen wollte noch was sagen. Hallo Jürgen. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend euch allen. Ich bin auch gerade von der Kreisvorstandssitzung gekommen, deswegen etwas später. Ich denke, es geht um die Veranstaltung vom Janos, wo ich mich auch angemeldet habe. Und ich muss dazu einfach jetzt mal was sagen. Ich sehe das so. Ich persönlich habe 100 Blogs gelesen, habe 20 Beiträge gelesen und jeder schreibt etwas anderes, was wir falsch gemacht haben. Ich glaube, alle, die mich kennen und alle, die Gelsenkirchen ein bisschen kennengelernt haben, wissen, wir haben uns den Arsch aufgerissen und andere auch im Wahlkampf. Und wir haben gemacht und getan, muss ich hier alles nicht wiederholen. Wir haben enttäuschend abgeschlossen. Und ich hatte ein paar Erklärungsnöte in unserer Balkenguck-Party, gerade solchen Leuten wie Bestmanns, die 27.000 Flyer alleine verteilt haben, hier in Gelsenkirchen zu erklären, warum wir plötzlich nur bei 2,2% gelandet sind. Lassen wir es dahingestellt sein. Aber mir selber, der wirklich politisch aktiv ist und der sich versucht zu bilden, ihr wisst selber, ich bin nur Maurermeister, ich bin ein einfacher Mann, hat noch niemand richtig gesagt, pass mal auf, Jürgen, ihr in Gelsenkirchen und die anderen bei Sammy im Kreisverband und beim Harald im Kreisverband haben das und das und das falsch gemacht und deswegen sind wir dort und dort nur so und so gelandet. Na klar kann ich mir aus dem Beitrag vom Christopher Lauer was rausnehmen. Dann den Beitrag gelesen, dort den Beitrag gelesen. Aber ich verspreche mir von dieser Veranstaltung, ich werde dort auf jeden Fall hinfahren, dass ich komprimiert gesagt bekomme, das ist falsch gelaufen, das müssen wir besser machen und da ist der Weg dazu. Deswegen denke ich, ist diese Veranstaltung gut. Danke, dass ich sprechen durfte. Ja, klar, gerne. Dann würde ich gerne den Antragstellern nochmal das Wort geben und dann zur Abstimmung kommen. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Man kann uns auch hier jeden Abend fast im Mumble finden und mit uns darüber reden, was die Inhalte und die Struktur der Veranstaltung angeht. Also Harald hat recht, wenn er sagt, wir planen das auch bis zur letzten Minute und wir haben da auch die höchsten Ansprüche. Die Veranstaltung wird nichtsdestotrotz stehen und fallen mit den Leuten, die da hinkommen, mit den Ideen, die da vorgetragen werden, mit den Argumenten. Und je mehr es werden, desto besser. Und ich würde mich riesig freuen, wenn der Landesvorstand sich dafür entscheiden würde, das zu unterstützen. Bernd wollte noch was sagen. Der wollte ja schon die ganze Zeit was sagen. Vielen Dank für das Wort. Auch ich würde gerne erstmal jedem danken, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der sowohl Pro- als auch Contra-Position vertreten hat. Ein besonderer Dank natürlich auch an Schreibreform, der durchaus auch wertvollen Input geliefert hat. Ich hätte jetzt auch gesagt, kommt einfach mal zum Rhein-Erft-Kreis, wir sind fast jeden Tag da, gebt doch den Input, sagt doch, gebt doch die Zielvorgaben rein oder das, was ihr denkt, was diese Veranstaltung bringen soll. Ich glaube persönlich, dass diese Veranstaltung eine ganz eigene Dynamik entwickeln wird und diese Dynamik auch mit nach draußen tragen wird, dass diese Dynamik und die Ergebnisse auf dem Wege auch nachher wieder in die Kreise und in den Gruppen vor Ort landen werden. Zur Presse wollte ich noch eins sagen, weil ich mich etwas wundere, warum sich an dem Punkt so lange hochgezogen wurde. Auch das ist ein Stand der Planung. Zur Not kann man das alles ändern. Es ist niemand eingeladen worden von der Presse oder zur Not wird am Anfang der Abstimmung, wie ansonsten bei LPTs üblich oder bei anderen Versammlungen üblich, wird abgestimmt, okay, die Presse soll oder soll keinen Zugang zu irgendwelchen Veranstaltungen oder internen Gesprächen bekommen. Das kann man relativ einfach lösen. Ich würde mich freuen, wenn viele, viele Leute kommen würden. Ich würde mich freuen, wenn diese Diskussion, die hier in Grundzügen schon entstanden ist, dort fortgeführt wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine gute Veranstaltung werden wird. Ich würde mich ebenso wie Wirkungstreffer darüber freuen, wenn ihr das Ganze befürworten würdet. Und bis zum 3. Vielen Dank. Okay, dann schreiten wir zur Abstimmung. Steffi. Sasa. Dafür. Paki. Ja, ich bin auch dafür. Ich werde auch vorbeikommen und ich werde gerne mit dafür sorgen, dass wir da rausgehen und auch was davon haben. Und ich werde auch von den Leuten, die dort sein, einfordern, dass sie mit anpacken und nicht noch quatschen. Frau Maja. Ich bin den beiden so lange wegen dem Finanzantrag hinterhergelaufen, habe die getrollt und deshalb bin ich natürlich dafür. Daniel. Jo. Carsten. Oh, danke, Daniel, dass du nicht noch begründest. Dafür. Ich auch. Einstimmig angenommen. Dankeschön. Wir kommen zu den Umlaufbeschlüssen seit dem letzten Mal. Ticket Nummer 88286, Rechnung der Oberjustizkasse Hamm. Warum hüpft denn jetzt das ganze Pad hin und her? Rechnung Oberjustizkasse Hamm, das wurde einstimmig angenommen, 438 Euro. Dann ein VKV-Antrag Leverkusen. Es wurde die Bereitstellung von 600 Euro für die Bestellung von Flyern, Steuermaterial, Sondernutzungsgebühren, Tapeziertischen, Briefaktionen, Hilfsmittel sowie Ausgaben für die kommende KMV in einem Sammelbeschluss als Budget beantragt. Vielleicht wäre es schön, wenn nochmal eine E-Mail an die Leute kommt, dass es ein Budget ist und die Rechnungen natürlich nochmal kommen müssen. Ist aber einstimmig angenommen worden. Dann haben wir Ticket Nummer 90837, VKV-Budget Paderborn. Da wurden aus Mitteln des VKV Paderborn verfügbares Geld für Kosten für Direktkandidatenplakate und Flyer sowie Postkarten, Kleinplakate und so weiter. Das wurde auch einstimmig angenommen. Dann Nummer 90995 für den LPT, ein Finanzantrag für Sonstiges und Unvorhergesehenes, einen Finanzrahmen von 500 Euro für Dinge, die noch möglich werden, was weiß ich, Klebeband, Müllsäcke und so weiter. Ticket Nummer 90994, Finanzantrag Internet für Bottrop, 290 Euro. Dann haben wir mal wieder neue Mitglieder aufgenommen. Herzlich willkommen in der Piratenpartei, in einer Welt voller Diskussionen. Ticket Nummer 90941, Kostenübernahme, Verwaltungsgebühr für Plakatieren in Düren, was einstimmig angenommen wurde. Ticket Nummer 91005, VKV Wuppertal, Finanzantrag für die KMV. Da ging es um ein Budget von 100 Euro. Dann noch ein Finanzantrag VKV Düren, Ticket Nummer 90937. Beantragung für Kostenübernahme, Verwaltungsgebühr vom Bauverwaltungsamt für Plakatierung und Sonstiges im Wahlkampf. Ging um eine Piratenbusveranstaltung. Ein weiterer Antrag aus Düren, die haben sich da, glaube ich, einmal zusammengesetzt und alle Anträge gemacht. Das ist Ticket Nummer 90938. Da geht es um Kostenübernahme für die Kryptoparty aus dem VKV-Budget. 1220, Miete eines Sprinters für die Technik für den LPT. Ticket Nummer 91097, Kofinanzierung für die Berti. Da hat es eine lange Live-vor-Ort-Besprechung zugegeben, wo darüber diskutiert worden ist, wie man die Berti eventuell weiter finanzieren kann. Das wurde ebenfalls angenommen. Darf ich jetzt so eine Nachfrage stellen? Ich mach kurz durch. Ich weiß ja, dass du dazu eine Nachfrage machen willst. Darf ich die nachdehnen? Klar. Ja. Ticket Nummer 90663, VKV Solingen, Verlängerung des Mietvertrags, wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Ticket Nummer 91419, Bereitstellung für Finanzmittel für Server, Arbeitsspeicher für den LPT. Da hatte ich nochmal Rücksprache gehalten mit der AG Technik. Da sind einfach Sachen kaputt gegangen, die ersetzt werden müssen. Ticket Nummer 90931, nochmal Gerichtskasse Hamm. Ticket Nummer 90939, Verwaltungsgebühr für Plakatierung in Düren, ebenfalls einstimmig angenommen. Also kurz als Erklärung für die Leute, die sich die durchlesen, da geht es sogar um Sachen für die Landtagswahl 2012. Wir hatten irgendwann mal beschlossen, dass auch nachträglich Kosten noch eingerichtet werden können. Dann haben wir noch einmal neue Mitglieder offen in einer zweiten Welle. Jetzt sind wir durch mit den Anträgen. Alex, deine Frage. Es ging um die Berti. Genau, es geht um die Berti. Also ich hätte gern ganz kurz von euch eine Begründung gehört. Vielleicht von jedem irgendwie zwei Hauptgründe, warum er das befürwortet hat. Und dann würde ich gerne wissen, was für Kosten da jetzt auf den Landesverband zukommen. Gerne mit anfangen. Dass für eine Lagerung der Sachen hätte gesorgt werden müssen. Das heißt, durch Abbau und Lagerung wären Kosten entstanden. Die Abgeordneten aus Düsseldorf haben uns angesprochen, dass sie planen, ein größeres Büro gemeinsam in Düsseldorf zu mieten und uns dann angeboten haben, da sie noch keins haben und da man da auch eine LV-Nutzung drin machen könnte, vorübergehend die Berti weiter zu mieten. Ein extrem großer Teil der Miete wird dabei von den betreffenden Abgeordneten finanziert. Wir sparen uns dadurch den ganzen Transport und gucken, ob ein Büro in Düsseldorf gefunden wird, wo wir dann das besser machen können. Die Idee war, bis Ende Dezember, sagte mir Kai heute, schon auf eine ganz intensive Suche zu gehen nach einer neuen Möglichkeit innerhalb von Düsseldorf. Und da das zum großen Teil auf Spenden finanziert ist und deswegen der Landesverband auch monatlich nur, lass mich lügen, 250 Euro, glaube ich, sind es, sitzen bleibt für die Berti-Miete und der ganze Rest spendenfinanziert ist, habe ich mich dafür entschieden, weil es einfach von finanziellem Aufwand und dem Nutzen, den wir haben, kombiniert mit der Arbeit, die wir uns gerade sparen, für sinnvoll gehalten haben. Okay, es darf auch kürzer sein. Aber danke. Gerne. Soll jetzt jeder was dazu sagen? Es wäre schön, wenn ich von jedem eine kurze Begründung hören kann. Die zwei Hauptgründe, kann auch als Schlagwort sein, ist mir egal. Carsten. Absehbare Zeit endet nächstes Jahr. Es ist kein hoher Betrag. Wir sparen uns Arbeit. Kurz genug? Ja, danke. Daniel. Ja, nichts Neues, das ist eine befristete Geschichte, ist momentan, spart einiges an Aufwände, die wir jetzt hätten, die ganzen Sachen hin und her unter A, und B und Z zu karren. Und vielleicht haben wir trotzdem vor Ort die Möglichkeit, da was Sinnvolles in der Zeit noch zu veranstalten. Frau Maher. Ja, wurde eigentlich auch schon alles gesagt. Weniger Aufwand und ja, wie gesagt, wir haben da jetzt Räume, die schon vorhanden sind. Wir haben da diesen Raum unten in dieser Kantine, der soll, ich bleib dir dabei. Auf jeden Fall, da kann man Veranstaltungen machen und jo, das ist ein Stützpunkt, den wir schon haben. Und wenn wir uns dann in aller Ruhe was Neues suchen, in der absehbaren Zeit, ist das super. Paki ist kurz AFK, hat er geschrieben. Sasa. Die Mia gerade auf dem Arm, die schreit hier rum. Ich komme nachher, ich erzähle gleich noch was dazu. Okay, Sasa. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was schon so gesagt wurde. Der Mehraufwand, der finanzielle Mehraufwand ist nicht wesentlich größer, als wenn wir jetzt ein Lager anmieten würden und Umzugsleute auch bezahlen müssten und so ein Krams. Es ist eine befristete Geschichte und ich glaube auch, dass wir das für Sitzungen der diversen AGs oder Treffen, wie auch immer, dafür auch nutzen können. Ich glaube, dann bin ich dran. Ja, 250 Euro. Wir haben ein Lager, was wir nutzen können. Wir brauchen nicht die Leute, die uns das jetzt von A nach B tragen. Und wir wissen nicht, ob wir zusätzliche Kosten verursachen durch die Einlagerung woanders und können nebenbei noch uns da treffen und uns vernetzen und irgendwelche Schulungen dort abhalten. Und das Ganze nur bis Juni geht, ist das auch sehr überschaubar. Okay, dann vielleicht nochmal im Speziellen, was sind jetzt die Kosten, die also auf den Landesverband zukommen? 250 Euro bis Juni 250 Euro monatlich. Die haben den Verwendungszweck Miete, ist das richtig? Korrekt. Okay, dann habe ich die Frage, wer zahlt in Zukunft die 70 Euro plus wahrscheinlich mal eine Gebühr von dem Telefonanschluss? Wer bezahlt die Müllabfuhr? Gibt es einen Reinigungsdienst? Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Weil als die AG Technik jetzt am Sonntag dort war, sah es aus wie Sau. Der Boden war dreckig, überall lagen Kekse und anderes Essenszeug auf dem Boden. Von Tassen und dem Zustand der Pflanzen und keiner nimmt die Post raus. und all solche Sachen möglichen. Ist das nicht jetzt irgendwie mal mit in die Entscheidungsfindung reingekommen? Das verstehe ich nicht. Also wir haben, ja? Nee, Steffi, alles gut. Ja, also wir haben da ja von bereits gehört von der AG-Technik, wie es in der BRT aussieht. Und natürlich haben wir auch die Zusatzkosten, wo wir uns jetzt noch Gedanken zu machen müssen, wer die trägt, wer das übernimmt, da der LV ja nur das Lager hat und sich nicht in den hauptsächlich über die Büroräumlichkeiten auffällt, müssen wir es natürlich organisieren. Wer jetzt die Büroverantwortung übernimmt, etc., das wird sich aber alles in den nächsten Tagen finden, das haben wir auf der Agenda. Okay, alles klar, danke. Sind danke alle Fragen beantwortet damit, Alex? Ja, sicher. Super. Ich möchte noch mal dazu sagen, in der Begründung des Antrags stehen ja auch die Pro- und Kontra-Argumente drin. Das Ganze wurde nicht nur einfach durchgewunken, wir haben uns da schon Gedanken zu gemacht. Harald, wolltest du noch was dazu sagen oder ist das ausschöpfend behandelt? Ich habe eine Frage auch zu den eben genannten Umlaufbeschlüssen und zwar die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Vielleicht steht das ja auch drin, ich habe nur nicht nachgeschaut. Ich würde gerne mal hören hier, was gemacht wird, wenn jetzt neue Mitglieder aufgenommen werden, insbesondere auch in Kommunikation mit den KVs, zu denen die gehören, weil ich in der Vergangenheit halt öfter mal mitbekommen habe, dass die Mitglieder unter anderem deshalb auch keinen Beitrag zahlen, weil sie eben nicht integriert werden, weil eben irgendwie sich niemand um sie kümmert und eben daher auch viele Mitglieder mehr oder weniger eben nur Karteileichen sind. Und das würde ich gerne einfach mal verstehen, was jetzt passiert, wenn ihr neue Mitglieder aufnehmt in der Art, wie ihr das eben vorgestellt habt. Okay. Danke, dass du mich daran erinnerst auch. Carsten, bitte. Also, das, was du da siehst, das ist im Prinzip der Extrakt. Also du siehst es natürlich nicht, weil wir die Daten nicht veröffentlichen. Das ist der Extrakt der Mitglieder, die der Landesverband bestätigen muss. Das ist die reine Bestätigung, dass wir sagen, ja, wir nehmen diese Mitglieder auf. Das ist im Prinzip auch nur ein Teilprozess von dem ganzen Ablauf, den wir dort haben. Das beginnt mit dem Eintragen des Antragstellers. Da bekommt er das erste Mal eine E-Mail, wo ihm gesagt wird, hey, pass auf, dein Antrag ist jetzt erfasst. Die nächste Gliederung, die niedrigste Gliederung, die für dich zuständig ist, wird jetzt über deinen Antrag sozusagen entscheiden, wird die Aufnahme bestätigen. Das ist von der Landesverbandssicht dieser Teil, den du dort siehst. Das machen die Kreisverbände selber. Die machen es über das Portal. Die klicken dann ein, also die kriegen den Namen angezeigt, ein paar Rohdaten, Core-Daten, sage ich mal, und sagen dann jo oder nö zu den Mitgliedern. Dann kommen die wieder zu uns zurück. Da schließt sich dann der Prozess wieder. Das heißt, da kommt Land und Kreis wieder zusammen. Und dann werden die halt, ja, das heißt aufgenommen, die bekommen erstmal eine vorläufige ID, weil wir noch keine Mitgliedsnummer vergeben können, sofort vergeben können. Wir brauchen aber einen eindeutigen Identifier. Wenn es zu detailreich wird, sag Bescheid. Dann bekommen sie eine weitere Mail, dass sie jetzt quasi aufgenommen sind. Sie müssten dann anhand dieser internen ID den Mitgliedsbeitrag überweisen. Das ist in der Mail, das sehen sie alles. Also das heißt, sie werden auch tatsächlich informiert, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist. Dann im Idealfall überweisen sie den offenen Mitgliedsbeitrag. Das steht aber alles in der Mail drin, wie viel das ist, mit diesem Identifier. Und wir können dann halt hingehen und lesen das dann aus. Und sie werden dann halt sozusagen automatisiert aufgenommen oder sie benutzen den Identifier leider nicht. Das passiert auch das ein oder andere viele Mal. Da kann Claudia auch ein Lied von singen. Und dann müssen wir die Hände halt sozusagen reinnehmen. Aber die Information, dass etwas zu bezahlen ist, die kommt automatisiert per E-Mail dann. Ich denke mal, das ist der Punkt, worauf du hinaus wolltest. Ja, ich wollte es einfach mal so hören, was im Moment Stand der Dinge ist und was mich halt eben dann auch für die Zukunft interessieren würde, ob man diese Prozesse insgesamt intensivieren kann. Also zum Beispiel das, was ich jetzt gut finde, dass die zwei Mails kriegen, also dass da sozusagen irgendwie erkennbar ist, dass irgendwas passiert auch nach der ersten Mail. Und wenn dann eben diese Aufforderung zum Zahlen des ersten Mitgliedsbeitrages gerade eben bei einem aktiven Eintritt ist, ist ja eigentlich wahrscheinlich die Logik auch, dass so jemand auch im Prinzip sofort bezahlt oder eben, sagen wir, innerhalb der nächsten paar Wochen bezahlt. Und da ist eben dann die Frage, ob das bisher schon so ist, dass eben zwischen der Schatzmeisterei, Verwaltung und eben den Vorortpiraten als Vorstand oder auch als eben Büropirat, dass eben dann nochmal nachvollzogen wird, dass wenn eben, sagen wir, nach einem Monat noch nicht bezahlt worden ist von jemand, der jetzt nun ganz bewusst selber in diese Piratenpartei eintreten wollte, mit dem Bewusstsein, dass das eben auch irgendeinen Beitrag kostet, dass man dann eben auch nochmal nachfragt, pass auf hier, du bist ja jetzt eingetreten, kriegst ja auch hier deine Mitgliedsnummer und was ist jetzt mit dem Beitrag, warum zahlst du den Beitrag nicht, wo ist das Problem? Fragezeichen. Also du meinst quasi so eine Art Reminder für diejenigen, die sich nicht mehr rühren. Ja, dass man eben selber sagt, okay, wir haben ja jetzt einen Prozess, der ist ja durchaus recht sag mal, intensiv, den du gerade geschildert hast. Also da ist ja schon bei jedem Beitritt eben schon ein paar Minuten Arbeit drin, die dann auch von der Verwaltung und von dem Büropiraten oder dem Vorstand eben geleistet werden muss und auch dem Mitglied selber. Und damit hat man ja irgendwo eine Geschichte, wo man dann auch so eine Art Wiedervorlage machen kann, indem man eben schaut, ist der Vorgang dadurch abgeschlossen, dass das Mitglied eben Mitglied geworden ist, auch durch die Zahlung dieses Erstbeitrags, zu der eben aufgefordert worden ist. Und das kann man ja in der üblichen Form, da das ja eh alles über entsprechende Tickets oder eben ID-Nummern und so und Mitgliedsnummern läuft, ja auch so automatisieren, dass man automatisch so nach einem Monat oder von mir aus auch 6 Wochen den Check hat, eben ist grün, hat bezahlt oder ist eben rot, hat nicht bezahlt und dann muss man halt nochmal wieder 2-3 Minuten opfern, um dem halt dann nochmal eine Erinnerungsmail zu schreiben und zu sagen, also pass auf, du bist jetzt aufgenommen worden und hast doch die Aufforderung bekommen, deinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Wo ist der Grund, warum du den jetzt noch nicht bezahlt hast? Ich klinge mich da mal eben ganz kurz ein, Harald. Also das eine ist, der Zeitaufwand ist etwas größer, aber ich möchte Carstens Ausführungen noch ein bisschen ergänzen. Wenn dieser Erstbeitrag eingegangen ist, werden die Mitglieder nochmal angeschrieben. Die bekommen von mir schon mal die Bestätigung, ja, dein Beitrag ist angekommen, willkommen an der Partei. Du bekommst jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage deine Mitgliedsnummer, blub. Es gibt aber auch, das ist allerdings noch im Entstehen, schon ein Controlling, was eben sicherstellt, dass die Leute nach 6 Wochen nochmal angeschrieben werden, zumindest die von Landesverbandsseite. Wir können das sehen, ob die Sachen bestätigt worden sind oder nicht. Es gibt auch in Vorbereitung noch ein Konzept für die KVs, nochmal ein How-to, wie gehe ich mit dem Verwaltungsportal um, was muss ich machen, etc. pp. Ich kann dir von meiner Seite aus sagen, zwischen Erfassung des Antrags bis hin zur Vergabe der Mitgliedsnummer pro Antrag kannst du etwa 2 Stunden rechnen. Ja, aber da kommt das jetzt, was Claudia gerade angeschnitten hat, da sitze ich jetzt gerade so ein bisschen dran, dass wir die Prozesse komplett automatisieren, dass es alles Knöpfchendrückerei am Ende ist, was Claudia teilweise jetzt noch händisch macht. Aber das sind alles Dinge, die kann man halt irgendwie nicht so nach vorne transportieren. Gut, dass du gefragt hast, Harald, dass wir das mal darstellen können, aber das sind halt alles Sachen, die laufen so ein bisschen im Hintergrund ab. Da sind wir aber gerade ganz, ganz aktiv dabei, das Zeug wirklich zu optimieren. Gut, und dann wäre noch die letzte Frage in dem Zusammenhang, generell eben die Kommunikation mit den KVs und VKVs auch als sozusagen Ping-Pong zwischen Vorstand und den KVs, da ist ja in erster Linie jetzt so aus meiner Sicht eben die Verwaltung und der politische Geschäftsführer eben für verantwortlich oder hat die Aufgabe und ich sage das jetzt einfach aus dem Grunde, weil ich selber bin ja vielfach sehr aktiv, aber bin zum Beispiel auch der einzige im Kreis Borken gewählte Büropirat. Und der zweite, der gewählt worden ist, der ist halt aus Gründen, aus persönlichen Gründen wieder zurückgetreten von seiner Position. Aber es hat zum Beispiel jetzt mit mir noch nie irgendeinen Kontakt gegeben, wo der Vorstand auf mich als Büropirat zugekommen ist, um mit mir im Sinne Kreis Borken irgendetwas zu interagieren, sodass also ich jetzt ein Fall bin von 53 in NRW, der noch nie Kontakt mit dem Vorstand gehabt hat in meiner Funktion als Büropirat, im Sinne jetzt sozusagen sozusagen Verwaltungsaktionen, sondern halt nur Dinge, die eben in vielen anderen Gründen waren, weil ich natürlich viel interagiere, auch mit dem Vorstand. Aber eben dieser Part ist eben jetzt bei mir, bei allem, was ich mir hier bei meinen mehreren tausend Ordnern, die ich hier zur Piratenpartei schon habe und so weiter, da ist halt eben dieser Büropiratenordner, der ist eben, was Vorstandskontakte angeht und Kontakte mit der Verwaltung, ist der eben leer. Ne? Und deswegen frage ich das einfach mal, weil es sicherlich viele KVs gibt und VKVs, wo ein regelmäßiger Kontakt ist und wo also auch die Arbeit sozusagen funktioniert und eben andere, wo sie nicht funktioniert. Und die Frage ist halt einfach, wie der Check ist bei den 53, um eben, sagen wir, alle halbe Jahre mal so den Überblick zu haben, haben wir wirklich mit allen 53 Kontakt oder fallen da eben 3, 4, 5, 6, 7 durchs Raster und was tun wir, um eben auch mit denen in Kontakt zu kommen? Im Idealfall... Das war eine sehr lange Frage. Im Idealfall ist es so, Harald, dass wir keinen Kontakt haben müssen. Im Idealfall ist es so, dass alles rund läuft. Derjenige hat sich einmal gemeldet bei uns, hat seine Wahl zum Kreisvorstand oder zum Verwaltungspiraten angezeigt, bekommt Zugang und das System ist so selbstsprechend, dass er danach mit uns keinen Kontakt mehr aufnehmen muss. Das ist ja auch im Prinzip die Hoffnung, die wir haben, dass das so selbsterklärend ist, dass wir nicht mit allen 53 Kreisen ständig in Kontakt sein müssen, weil das ist einfach viel. Das ist sehr viel. Und das, was es geben wird, ja, das kommt, wenn wir das jetzt richtig sortiert haben, ist ein Treffen für alle. Aber im Idealfall ist es wirklich so, dass das System so automatisiert und so selbstständig läuft, dass du reingehen kannst, das alles alleine verwalten kannst und dich gar nicht mit uns auf Landesebene abgeben musst. Und man muss ja, glaube ich, noch den Unterschied machen, dass bei KVs ist es nötig, dass die Mitglieder bestätigt werden. Bei VKVs macht das ja der Landesvorstand. Das ist das, was wir hier mal abstimmen. Also da muss man dann halt, daran liegt, dass man dann als Büropirat in einem VKV davon nichts mitkriegt, wenn neue dazukommen. Also ja, das ist diese aktive Rolle der Kreisverbände, der unteren Gliederung, die quasi die Mitglieder, die dort in den Kreisverband kommen, aktiv freigeben. Ja, das ist richtig. Das ist noch ein Unterschied zu den VKVs oder zu den Büropiraten, die diese Rolle nicht haben. Da hat das Land die noch inne und das läuft dann halt über diesen Zweigprozess über das Land, das, was man als Ticket nicht detailgetreu oder nicht detailreich hier sehen kann. Gut, sind damit deine Fragen beantwortet? Jo, danke erstmal. Ich würde gerne jetzt nach den Umläufen und bevor wir zum Sonstigen kommen, einen NÖ-Teil beantragen. Ja, habe ich gelesen. Wir haben einen Antrag auf NÖ-Teil vorliegen. Begründung war, dass über Ordnungsmaßnahmen und personenbezogene Daten gesprochen werden muss. Genau. Antragsteller? Moi. Also ich... Kenne ich nicht. Das Maja. Mein Scherz. Jo. Dann stimmen wir doch eben ab über den NÖ-Teil. Ich bin dafür. Carsten. Jo. Daniel. Ja. Frau Maja. Jo. Paki. Ja. Sasa. Jo, zieht mich bitte mit hoch. Und Steffi. Ich glaube, wir machen erstmal das Sonstige, oder? Und dann den. Ja, dürfen wir erst zu Ende abstimmen? Steffi. Ja, ich bin auch dafür. Ich habe allerdings die Begründung verpasst. Personenbezogene Daten und Ordnungsmaßnahmen. Juhu. Ja, toll, ne? Und ja, wir machen natürlich erst den sonstigen Teil zu Ende, sonst müssen hier ja alle sitzen bleiben und warten. Ist ja albern. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt gerade was ganz Dringendes. Alles klar. Nee, ich wollte das nur eben beantragen, dass wir es dann gleich haben, direkt. Okay. Gut, uns liegen 4 sonstige Themen vor. Hat jemand der Anwesenden noch etwas sehr Wichtiges, was unbedingt in den sonstigen Anträgen besprochen werden muss, dann möge er jetzt sprechen oder bis zur nächsten Vorstandssitzung schweigen. Oder uns eine Mail an vorstand@piratenpartei-nrw.de schreiben. Okay, ich habe keine weiteren. Doch, Markus von Kreller möchte etwas. Nur kurz die Überschrift. Ja, nur eine kurze Nachfrage bzw. einen Vorschlag. Man könnte bei der Willkommensmail der neuen Mitglieder die Schatzkarte beifügen, falls ihr die kennt. Damit die Leute wissen, was es für Tools gibt und so weiter, Ansprechpartner und so weiter. Ja, ist eine gute Idee, das stimmt. Gefällt mir. Danke für den Hinweis. Dann kommen wir zu den sonstigen Anträgen. Ich schließe jetzt auch die Antragsliste für die sonstigen Anträge. Das heißt, was jetzt noch nicht da ist, wird erst bei der nächsten Sitzung besprochen. Erstes ist Ticket Nummer 91131, Wasserstandsmeldung der AG Technik. Ist jemand von der AG Technik da, der einen Bericht dazu abgeben möchte? Ansonsten steht da eigentlich alles drin. Ist keiner da. Das ist gut, dann können wir das... Doch, jetzt ist doch jemand da, der Lennart. Gibt es noch zusätzlich zu dem, was da steht, was zu sagen? Ich bin da. Eigentlich wollte das unser Koordinator Tim machen, aber der scheint irgendwie nicht hier zu sein. Ich beantworte dann die Fragen. Und Fragen habe ich jetzt gerade gar keinen. Hat jemand sonst von euch Fragen an die AG Technik? Wir sollten vielleicht für die Aufnahme sagen, was denn da drin steht in der Wasserstandsmeldung. Okay, das kann ich gerne tun. Die AG Technik hat in der letzten Sitzung den aktuellen Stand der AG besprochen. Was sind aktuelle Projekte, woran arbeitet man und so weiter. Und wie alle muss man auch bei der AG Technik sagen, dass die Arbeit bis über beide Ohren steht. Ich finde Oberkante, Unterlippe untertrieben. Auch die arbeiten unter Dauerlast und machen tierisch viel. Wenn also jemand der Anwesenden technisch versiert ist und noch nicht weiß, was er mit seiner Zeit in der Partei anfangen soll, freut sich die AG Technik natürlich über Unterstützung. Auch wenn die Leute keine hundertprozentigen Technik-Cracks sind. Vielleicht gibt es etwas, womit ihr tatsächlich der AG Technik helfen könnt. Fragt einfach mal nach, die werden euch dann schon sagen, was zu tun ist. Es gibt ungefähr 30 Systeme, an denen sie arbeiten, zusätzlich noch die Berti, LPTs und so weiter. Fast alle Mitglieder der AG Technik sind in Doppelrollen unterwegs, das heißt, helfen im Bund mit, in der Schatzmeisterei, in der Verwaltung, im KV-Vorsitz, im Landtag, wie auch immer. Das ist, glaube ich, so ein generelles, nicht Problem, aber ein genereller Ausdruck der Piratenpartei momentan, dass eigentlich alle, die aktiv sind, mindestens 3 Aufgaben gleichzeitig haben. Sie haben leider vor kurzem 2 langjährige erfahrene Mitglieder verloren, die bisher viel Arbeit übernommen haben. Einige Mitglieder sind auch dazugekommen, meistens aber nur projektgebunden und müssen halt eingearbeitet werden. Die AG Technik warnt uns, dass momentan keine Möglichkeit ist, innerhalb der bisherigen Mittel der AG Technik weitere Projekte zu stemmen. Das ist ein Problem. Deswegen auch nochmal der Aufruf, technikversierte Leute in der Partei, helft der AG Technik. Sollten wir, und ja, die Zusage mache ich, bevor wir weitere Aufgaben beschließen, reden wir mit euch. So. Am Wochenende gibt es noch ein weiteres Treffen und wir sehen uns ja auf alle auf dem LPT. Sind von Jürgen und Sammy Fragen an die AG Technik? Ja, ich habe eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, wer zuerst drankommt. Mach du mal, Jürgen. Jürgen, ja, hau rein. Bei mir geht ganz schnell. Und zwar haben wir ein Mitglied bei uns im Kreisverband, der sucht Mails aus dem Archiv der Gelsenkirchener Liste. Dann kam er ganz aufgeregt zu mir und sagt, hier sind Mails von Juli vorigen Jahres bis Dezember vorigen Jahres gelöscht worden. Wer war das? Es gibt 3 Leute, die Zugriff haben auf diese Liste, die haben wir befragt. Die sagen alle, nee, wir haben da nichts gelöscht im Archiv. Entschuldigung, wenn ich da direkt eingreife, das hatten wir schon. Hattet ihr schon? Ja, also, wir haben... Entschuldigung, ich bin zu spät gekommen, wusste ich nicht. Nein, das hatten wir in der Techniksitzung und an dem Mailinglisten-Server können wir nichts machen, das ist Bund. Und ich habe halt schon den Namen vergessen, an den Ansprechpartner im Bund verwiesen und der wollte sich darum kümmern. Wir können da nichts machen. Ah ja, okay, das konnte ich nicht wissen. Tut mir leid. Okay. Okay. Und die Sammy. Ja, wundert mich, dass es heute gar nicht angesprochen wurde. Es fehlen Beamer und das geht die Technik ja genauso an, denn die installieren ja alles und kümmern sich um alles. Sind denn nun Beamer aufgetaucht oder fehlen noch welche? Wie viele Beamer fehlen auf dem LPT direkt? Es fehlen 2 Beamer, die sind weg und wir suchen sie noch. Ich habe heute mit gefühlten 15 Leuten telefoniert. Es wird wohl noch einen Rückruf geben vom Stahlraben. Ich weiß nicht, ob der heute hier ist. Nee, sieht nicht so aus. Der sagte irgendwie, er könne sich daran erinnern, dass da irgendwas war. Ja, ich rufe hier auch nochmal zu auf, wenn irgendwo er irgendwas mitbekommen hat in der heißen Wahlkampfphase. Ich habe jetzt alle schon darum gebeten, mal rumzuhören. Ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach in irgendeinem KV gelandet sind bei irgendeiner Aktion und die Leute einfach nicht wissen, dass das mit Eigentum vom LV ist. Ich denke, die tauchen wieder auf. Nur wir müssen jetzt einfach mal alle rumfragen. Paki, wenn die wieder auftauchen, ist unter Umständen der LPT längst vorbei. Ich wollte natürlich wissen, was dringend auf dem LPT auch noch gebraucht wird, denn ich würde dann jemanden fragen, ob er seinen privaten Beamer zur Verfügung stellen würde. Also das kannst du trotzdem mal fragen. Also es gibt, ich habe mit dem Indigo gestern noch telefoniert, der die LPT-Orga macht. Wir haben für den Saal haben wir einen Beamer, der ist fest installiert, der ist so oder so da. Wir brauchen jetzt halt für den Presseraum, für den Stream noch ein. Da fragt die Vaku gerade bei sich im KV, weil die Düsseldorfer, die haben auf jeden Fall wohl ein. Aber du kannst. Läuft das? Ja, den bringe ich mit. Ja, super. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich auch nicht, soweit ich weiß. Gut, das ist nämlich dann die Entwarnung für weiter suchen, wie verrückt. Danke. Danke dir fürs Angebot. Alles klar. Noch Fragen an die AG-Technik? Nein, aber ein ganz großes Flausch. Ihr macht das toll. Ich hasse Flausch. Was mit dir los sollte. Dankeschön. Jetzt hier, hör auf rum zu terrorisieren. Ich wollte loben. Ja, ich finde die AG-Technik ganz toll. Ich will aber dazu aufrufen, dass die Leute, die technisch was drauf haben, einfach am Montag in die Sitzung gehen und sich anbieten. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Mithilfe wichtiger Flausch. Solzken, hast du auch noch was für die AG-Technik? Nee, ja, so indirekt zu der Frage mit den Beamern. Also, es gab ja mal, oder als wir noch in der Berti waren, gab es da ja so eine Liste und Alex hat das so verwaltet, wurde das irgendwie weitergeführt. Mir erschließt sich das immer noch nicht so ganz, wie diese Beamer wegkommen können. Ja, uns auch nicht, sonst wüssten wir ja, wo sie sind, soll's denn. Also, die sind halt weg und wir suchen sie gerade. Es kann sein, dass die irgendjemand genommen hat. Also wurde die Liste dann in dem Sinne nicht weitergeführt, nein. Wahrscheinlich nicht, nee. Es hat ja auch keine wirkliche Übergabe gegeben in dem Moment, weil wir in der Planung, wer da jetzt irgendwie zeitlich Vollzeit irgendwie einsteigt, hat es halt viele Verschiebungen in den ersten 2 Wochen nach eurem Rücktritt gegeben und da war nicht so ganz klar, mit wem wir jetzt die Übergabe da machen sollen und letztendlich haben sich dann Ines, Clay, Stahlrabe gefunden, die das dann durchgeführt haben. Und die haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass es so eine Liste gibt und haben dann einfach in irgendeiner Form den Beamer rausgegeben. Ich weiß nur nicht jetzt genau. Es gab ja, wenn man reinkommt, diesen Schiebeschrank, ne, direkt an der Kopfwand. Da waren die drin. Weißt du, Solsken, ob die Beamer da beide drin waren, als ihr das letzte Mal in der Berti wart? Ich habe die Liste nicht geführt. Insofern kann ich das jetzt mit Sicherheit nicht sagen, nein. Dann kann Alex das sagen, der ist ja gerade hochgehüpft. Genau, also die waren das letzte Mal dort drin. Allerdings muss ich sagen, dass ich festgestellt habe beim Betreten am Sonntag, dass dieser Schrank nicht verschlossen war. Normalerweise ist der abgeschlossen. Keine Ahnung, wer den dann mitgenommen hat. Also zu dem Schlüssel kommt halt nur jemand mit Büroleitungsfähigkeit ran und wenn er offen ist, der Schrank, kann den sich eigentlich jeder genommen haben. Wir sind auf der Suche. Also ich glaube nicht, dass die geklaut sind. Ich denke tatsächlich, dass die irgendwo liegen und sich derjenige, der sie genommen hat, sich nicht darüber wundert. Eine Idee habe ich zum Beispiel. Wir haben kurz danach eine Veranstaltung in Düsseldorf gehabt, wo der Bus auch da war. Und da ist der Beamer im Bus gewesen. Jetzt würde ich den Harald nochmal bitten, weil ich war beim Abbau nachher nicht dabei. Harald, weißt du, ob der Beamer dann wieder in der Berti gelandet ist oder ob der Bus den eventuell mitgenommen hat? Also im Bus war definitiv an dem Tag kein Beamer, als wir zurückgefahren sind. Und die Sachen, die alle weggegangen sind vom Bus aus, unter anderem ja auch meine Beliebtschirme, sind eben in 2 Autos zur Berti gefahren worden und dort ausgeladen worden. Und da wir noch die Walkie-Talkies holen mussten, war ich mit dir ja noch in der Berti gewesen und haben dort eine Walkie-Talkie-Koffer mitgenommen und da sind also die Sachen ausgeladen worden zu der Zeit auch an der Berti. Wir haben selber noch was mit hochgetragen, aber dass ich jetzt selber einen Beamer in der Hand gehabt habe, das kann ich mich nicht erinnern, halte ich eher für unwahrscheinlich. Kurze Frage an den Gero, weil er gerade schreibt, die Berti auf den Kopf gestellt. Ihr habt aber auch in den Serverraum geguckt, ne? Dass die nicht vielleicht in dem Serverraum gelandet sind? Nein, also wir haben den Serverraum und besagtes, vermeintlich abgeschlossenes Schränkchen durchsucht. Wir haben ja für den LPT gepackt am Sonntag und bei dieser Zusammensucherei für den LPT ist überhaupt erst festgestellt worden, dass die nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten. Also auch nicht in den anderen Räumen in irgendwelchen Unterschränken? Nein. Okay. Es gibt aber noch eine Frage in dem Zusammenhang, wo gerade Packen für LPT und Transport morgen angesprochen worden ist. Für den Pressebereich war vorgesehen, dass dort auch ein oder zwei Rechner und ein Drucker stehen sollen. Und ist das mitgepackt worden? Oder weil, wie gesagt, die Bottropper selber haben das nicht zur Verfügung und das müsste auch aus der Berti kommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das schon bei euch so gepackt ist. Ihr habt jede Menge Rechner eingepackt, ne? Ja, also der Dirk hat mehrere Rechner aus der Berti mitgenommen. Die werden entsprechend vorbereitet, dass sie auch außerhalb des Berti-Netzes funktionieren und die werden voraussichtlich Samstag betriebsbereit da sein. Gut, auch ein Drucker, so, ja. Wir haben auch mehrere Drucker in Planung, ja. Zu den Rechnern müssen die mehr können, als dass ein Browser darauf läuft, weil das war die Anforderung, die uns da bekannt war. Ja, das reicht doch völlig aus. Die brauchen einen Browser und es wäre halt echt super, wenn wir für den Pressebereich einen separaten Drucker hätten. Ich mag euch jetzt kurz ausbremsen. Können wir das gleich besprechen? Wir sind nämlich gerade beim Teil Wasserstandsbericht der AG Technik. Ohne Spielverderber sein zu wollen. Nee, war auch eigentlich so geplant. Also Harald wollte mit Expect bzw. mit Leuten außer Berti darüber sprechen. Hatten wir im Vorfeld von der Vorstandssitzung, hätten wir danach getan. Danke. Okay, prima. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Kontodaten, Verwaltungsportal Sage. Steffi, das war von dir, ne? Ja, das ist von mir. Da haben wir auch schon Verwaltungs- und Schatzmeisterei intern ein bisschen drüber gesprochen. Ich möchte aber einfach nochmal darauf aufmerksam machen, wie sensibel und wichtig das Ganze ist, da wir ja nun alle Kontodaten unserer Mitglieder auch im Sage importiert haben, ist das Thema für die Lastschriften Ende diesen Jahres schon weit vorangebracht. Jetzt müssen wir nur darauf achten, und das ist halt ganz wichtig, damit wir uns keinen Backlog einfahren, dass alle zukünftigen Einzugsermächtigungen halt eingetragen werden, nicht nur im Verwaltungsportal, sondern auch im Sage. Oder dass wir halt eine Möglichkeit finden, wie das Verwaltungsportal die Schatzmeisterei entsprechend benachrichtigt, sofern denn da was eingetragen oder auch von den einzelnen Mitgliedern geändert wird. Das ist nämlich noch das viel größere Problem. Die Einzugsermächtigung treffen Sie bei Claudia an, die kann Sie im Verwaltungsportal einpflegen und die kann Sie auch im Sage einpflegen. Was wir aber nicht sehen, ist, wenn ein Mitglied seine Bankverbindung ändert, weil es ein neues Konto hat. Steffi? Ja? Die Mitglieder können die Finanzdaten nicht selber ändern im Verwaltungsportal. Okay. Ging das nicht mal? Blöde Frage. Nein. Das muss immer über eine Info an Verwaltung, beziehungsweise wir brauchen ja dann eine neue unterschriebene Einzugsermächtigung. Insofern, wenn wir die nicht vorliegen haben, wird da auch nichts geändert. Dass du mir eine kurze Sage-Einweisung diesbezüglich noch geben musst, hatte ich dir ja schon geschrieben. Ja, das klären wir auf dem LPT, dann ist das Thema durch. Ja, also das, was Claudia meint, was richtig ist, das, was sie machen können, tatsächlich ist natürlich diese Einzugsermächtigung eigenmächtig zurückziehen. Das geht natürlich. Was sie nicht können, weil wir es ja guterweise gemacht haben und auch richtigerweise immer gemacht haben, wir haben uns das ja immer unterschreiben lassen, dass die neue Einzugsermächtigung dann eingetragen wird. Und das ist das, was Claudia meint. Wir kriegen das Schriftstück und dann machen wir das. Aber wir brauchen halt dieses unterschriebene Schriftstück. Das ist mir soweit klar. Was mir nicht klar war, ist, dass man das nicht noch ändern kann, wenn dann dass man halt selber als Mitglied im Verwaltungsportal da was ändern kann. Killen kannst. Ja, die Nachricht kriegen wir. Super. Dann haben wir das auf jeden Fall auf dem Schirm, damit uns da nichts um die Ohren fliegt. Super. Ja, aber kurze Rückfrage. Möchtest du jetzt nicht die Mail noch haben, wenn da was eingetragen wird? Doch. Dann haben wir dann natürlich einige Wege gespart. Beziehungsweise, wenn Claudia es einträgt, brauchen wir es nicht. Ja. Sag, ich sitze gerade dran. Just in diesem Moment. Aber dann hau rein. Gerade mal eben kurz, ich bin gerade mal ins Verwaltungsportal gegangen. Ich kann doch dort mal im Verwaltungsportal meine Bankdaten ändern. Du bist auch Vorstand, ja, du hast weitere Zugriffsrechte. Ah, okay. Wäre ja schlimm, wenn du es nicht könntest. Ich muss ja zumindest mal nachfragen, ganz blöde. Und jetzt rennt bitte nicht alle Zuhörer ins Portal und versucht eure Daten da zu ändern. Der Carsten arbeitet gerade dran. Gut, halt einfach aus. Kann ich kommen wir zum jetzt nächsten trollen? Punkt. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ankauf der Adam-Kaserne im Soester Westen. Das ist vom Fitz. Die Überschrift ist ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Du hattest das ja, ich habe das auch nur jetzt da in die Sitzungskommission geschrieben, weil du gefragt hattest, warum, nämlich weil du, ich da noch, also weil das ja eine lange E-Mail war und es wäre cool, da noch mehr drüber zu erfahren, weil ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, worum es ging. Okay, also es geht, also die Überschrift setzt jetzt mal, ist jetzt irgendwie fälschlicherweise, könnte man jetzt meinen, wir sollen die Adam-Kaserne kaufen, das ist natürlich nicht der Fall. Adam-Kaserne hier in Soest ist im Moment eine stillgelegte belgische Kaserne, die von sehr vielen Vereinen genutzt wird. Vereine, Sportvereine, Künstlervereine und so weiter und so fort. Und die steht jetzt im Moment zu Verkauf. Der alte Vorstand kennt das Ding bereits und ich hatte die Idee, dass ich mich da mit den Vereinen zusammen engagiere, um eine Genossenschaft zu gründen, um das Ding letzten Endes vor irgendeinem Investor zu schützen, der es wegreißt. Um einfach da Räumlichkeiten weiterhin für die Vereine und auch möglicherweise dann für uns nutzbar zu lassen. Und ja, vielleicht macht da einer von den alten Vorständen was zu sagen. Also ich wollte einfach nur eine Wasserstandsmeldung geben. Da geht's gerade weiter. Das ist aber ein ewig langfristiges Projekt. Wie ist denn der Status im Moment eigentlich, Fitz? Seid ihr nur geduldet? Der Status ist im Moment, das ist zwar immer noch gewidmet als belgische Kaserne, das heißt extraterritoriales Gebiet hier, noch nicht mal deutscher Boden, wird verwaltet von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und die vermieten das halt eben in Zwischennutzung an Vereine. Okay. Habt ihr auf mich gewartet? Entschuldigung, ich musste ganz, ganz kurz AFK. Nö, wir warten nicht auf dich. Fitz hat noch ein bisschen was erzählt. Ah, okay. Ist dann der Punkt abgehandelt? Ja, also und wir könnten uns quasi an dieser Genossenschaft beteiligen oder so. Das wäre eine Idee, oder? Das wäre die langfristige Idee und es sieht im Moment halt eben aus, als wenn das, also ich werde mit denen sprechen, unabhängig davon, was jetzt die Piraten sagen, weil ich halt möchte, dass die Vereine das kaufen. Man könnte sich damit einklinken, das wäre der Punkt. Ah, okay. Du könntest uns da quasi auch auf dem Laufenden halten. Genau, das tue ich. Ich war gestern zum Beispiel auch in der Ratssitzung, habe den Bürgermeister mal ganz blöd gefragt, ob es schon Interessenten gibt. Gibt noch keine, also alles in Ruhe. Schön, dankeschön. Bitte. Kommen wir zum letzten Ticket des heutigen Tages, beziehungsweise zum letzten Punkt für Sonstiges. Vorgehen bei Haftpflichtschäden. Im Rahmen einer Demo gab es Schäden an fremden und angemieteten Fahrzeugen. Wie ist hier vorzugehen? Wird das durch die Haftpflicht der Partei abgedeckt? Von wem ist denn das? Das kam ursprünglich vom Toso, hattet ihr mir in die Sitzungskommission rübergeschoben und ich hatte das jetzt einfach nur mal inhaltlich etwas zusammengefasst. Okay, Steffi, kannst du da was zu der Haftpflichtversicherung sagen? Also grundsätzlich kann ich jetzt erstmal nicht pauschal sagen, ob das abgedeckt ist oder nicht. Ich habe das Ticket auch mal kurz überflogen. Ich weiß aber, dass wir in solchen Fällen halt mit Zwanhild sprechen, weil sie halt auch den Kontakt hat zur Versicherung, die über den Bund abgeschlossen ist. Und die kann dann auch die weiteren Schritte einleiten. Magst du das dann dem Toso so weitergeben? Meinst du mich? Jetzt, ja. Ja klar, kann ich machen. Können wir jetzt auch am Wochenende machen. Ja, genau. Das wäre fein. Damit sind wir durch. Der nächste Termin ist, also nächste Woche ist ja wieder eine Sprechstunde und die nächste Vorstandssitzung ist dann heute in 14 Tagen. Halloween. Machen wir das an Halloween? Wollen wir da nicht hin? Also trinken, laufen, ihr kennt das, Halloween feiern? Also, das habe ich nicht so laut gesagt. Entschuldigung, kurz, können wir das dann am 30. machen? Spricht da was dagegen an dem Mittwoch? Nein, spricht nichts dagegen. Nö. Irgendeine Gegenstimme? Zum ersten, zum zweiten. Gibt's Halloween-Partys in NRW? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Leider kurz. Nein, es gibt keine einzige Halloween-Party in NRW. Die sind gesetzlich verboten und abgeschafft worden. Ich meine jetzt Piratenpartys. Ach Menno, Entschuldigung, ich troll doch nur. Ja. Bevor du jetzt schließen möchtest, die Uhrzeit ist 20.30 Uhr. Ich möchte aber gerne noch klären vorher, wer denn in der nächsten Sprechstunde sein wird. Ja, würde ich mal fragen. Ich nicht. Entschuldigt. Wer mag Carsten? Magst du das mal machen? Nö. Machst du es trotzdem? Nö. Also nächste Woche Donnerstag zur selben Zeit oder was? Ja, genau. Ja, also ich kann es auf jeden Fall mitmachen. Also Daniel und Sasa. Cool, du schaffst bestimmt auch. Und der Carsten. Yeah. Schweigen ist nicht immer Zustimmung. Gut. Nächste Sitzung also am 30.10. 20.30 Uhr hier im Mumble. Die Sprechstunde wird gemacht von Sasa, Carsten und Daniel. Wir verabschieden uns von euch und gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil und wünschen euch noch einen schönen Abend. Jens, schließt du den öffentlichen Teil dann eben noch? Der öffentliche Teil ist geschlossen um 22.42 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.